Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist und mich anekelt. Mittlerweile Folge Nummer 15 oder 16 sein, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Ich komme ja mittlerweile da gar nicht mehr hinterher. Da sind auch noch so viele Folgen offen, die hochgeladen werden müssen. Ja, ich mache nur einen ganz kurzen Einstieg für die beiden netten Damen, die ich hier noch hinten mit dran habe. Da haben wir einmal die Annika von gulli.com. Hallo Annika. Hallo, ich bin sogar heute mit einem neuen Headset online und keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wir werden sehen. Dafür habe ich euch ein interessantes Thema mitgebracht. Genau, die Annika hat jetzt auf jeden Fall ein Headset. Vorher hat sie ja immer via Open Mic geredet. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall noch die Juul P83, bekannt aus keinen Porncast und aus den alten Podcasts, die damals gelaufen sind, klargestellt. Hallo Jule. Hallo. Okay, für mich war ja das gestrige Podcasten schon ziemlich anstrengend aufgrund dessen, weil ich eine Entzündung im Kieferbereich habe und nicht so lange reden kann, weil dann irgendwann eine Kieferblockade einsetzt. Da habe ich mir doch gedacht, vielleicht finden wir einen kleinen Ersatz, damit die Datensuppe jetzt nicht das dritte Mal hintereinander ausfällt. Ja, und dann habe ich natürlich die Annika, die eh wild darauf war, über das Thema Vorarzt ansprechend zu reden, gefunden. Und dann natürlich noch die Jule mit dabei. So wird's auf keinen Fall einseitig, wenn jetzt nur eine Person reden würde. Und Jule in der Datensuppe wäre ja für die Zuhörer hier auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ja, ich überlasse jetzt auf jeden Fall euch beiden die Show. The stage is yours, so wie Uri Geller immer sagt. Und ich persönlich werde mich jetzt auf jeden Fall muten und wenn irgendwas sein sollte, wir haben ja den Skype-Chat. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Spaß beim Thema Vorratsdatenspeicherung bei der Datensuppe. Ja, danke schön. Danke. Ich glaube, er will nur darüber hinwegtäuschen, dass er gestern bestimmt eine auf den Kiefer gekriegt hat. Der hat sich bestimmt geprügelt oder so. So wie die gestern alle gesoffen haben, glaube ich das auch. Außerdem klingt er echt gut. Aber wir müssen ihm glauben, dass er echt krank ist. Und Rio ist irgendwie noch unterwegs von Berlin nach Hause. Der verläuft sich, aber Deutschland ist also ja er auch ist groß. Desertiert. Ja, und Deutschland ist ja groß, da kann man sich ja verlaufen. Also Thema ist Vorratsdatenspeicherung und ich sag's gleich, damit's fair ist, ich bin hier eigentlich nur Moderatorin und Fragenstellerin. Die Annika ist da die Expertin, das gebe ich offen zu. Naja, also ich speichere eigentlich ziemlich wenig Daten auf Vorrat, wobei irgendwoher muss es kommen, dass meine Festplatte voll ist. Also ich glaube, ich habe einfach zu viel Fernsehsendungen aufgenommen und auf Vorrat gespeichert. Also von daher stimmt's schon. Aber das waren tolle Wortwitze. Oh. Ja, sehr toll. Okay, Vorrat. Ja, ich habe zu wenig gepennt. Außerdem habe ich Heuschnupfen. Vermutlich habe ich den im Gehirn oder so. Ja. Vorratsdatenspeicherung. Was muss man über die Vorratsdatenspeicherung ist. Was werden da für Daten gespeichert? Also es werden Telekommunikationsdaten gespeichert, das heißt Daten über die Telefon- und Internetnutzung der Menschen. Also erstmal, was man bei der Vorratsdatenspeicherung festhalten muss, ist, dass es verdachtsunabhängig passiert, beziehungsweise anlasslos. Diese beiden Begriffe gibt's. Das klingt jetzt kompliziert, das heißt aber im Grunde nichts weiter, als dass es keinen Verdacht einer Straftat geben muss. Also so nach dem Motto, der hat irgendwas angestellt oder wir vermuten zumindest, dass er das hat und deshalb überwachen wir den jetzt. Sondern das passiert einfach bei jedem Bürger, einfach damit, falls dann irgendjemand irgendwas anstellt, diese Daten da sind. Deswegen Vorratsdatenspeicherung. Diese Daten werden auf Vorrat gespeichert und wenn sie dann benötigt werden, wird darauf zugegriffen. Von dem Terroristen Mehmet oder auch von dem netten Nachbarn Karl-Heinz, der jeden Sonntag seine Straße, jeden Samstag seine Straße kehrt? Also ich meine, aufgrund des Vorgehens gegen die diversen Vorurteile fände ich es jetzt eigentlich netter, wenn Mehmet der nette Nachbar wäre und Karl-Heinz hat irgendwelche geheimen Weltherrschaftspläne. Aber so rum geht's natürlich auch. Nein, es werden tatsächlich die Daten von jedem gespeichert, auch von meinem netten Nachbarn. Da wir hier von einer CDU und einer eher konservativen Gesetzesvorlage reden, dachte ich, bediene ich die Vorurteile der jeweiligen Lager. Was natürlich ich Mehmet manchmal viel netter finde als den Karl-Heinz, der mich dazu bringen will, auch samstags meine Straße zu kehren. Wollte ich mal so voraussetzen. Also von allen. Ja, der Chat ist gut. Der sagt, ich soll nicht ins Mikro atmen. Der weiß nur nicht, dass ich hier schon eine Viertelstunde gesessen habe und versucht habe, das irgendwie anders zu positionieren, was aber bei diesem blöden Teil überhaupt nicht geht. Also. Na gut. Alle Beschwerden über dein Mikro gehen sowieso an den Wildfight. Schließlich hat der dich dazu veranlasst, dieses Mikro zu kaufen. Das ist ein Argument. Ja. At WiveyFightNet auf Twitter. Überhalb der Nase, das ist nicht dein Ernst, oder? Kein Mensch trägt sein Headset so. Ist ja schön, dass es 1. April ist, aber ich falle nicht auf jeden Scheiß rein. Ja, also jeder. Und die werden einfach so 6 Monate irgendwo gespeichert. 6 Monate war jetzt bei der deutschen Umsetzung so. Das ist auch die Mindestdauer, die die EU vorgibt. Aber an sich ist die Speicher... Ja, haha. An sich ist die Speicherdauer egal. So, ich mach's mal noch ein bisschen weiter weg, falls das dann so bleibt, wo ich irgendwie Zweifel dran habe. Ich kann es auch noch ein bisschen leiser machen. Vielleicht hilft das. Ah, gut. Ja, wir machen wieder Live-Audio-Tuning auf dem Stream. Tut mir leid. Ach, das geht schon. Also 6 Monate waren es nur in Deutschland und wie ist es in anderen Ländern, weißt du das? Also ich glaube, die meisten Länder haben auch eine 6-monatige Umsetzung. Jetzt Österreich wird auch 6 Monate speichern. Ich glaube, es gibt aber auch ein paar Länder, die 12 Monate speichern. Aber das musste ich nachschlagen, wie es genau ist. Oder das wäre halt vielleicht was für die Schattenredaktion, das mal nachzuschlagen. Und, der Dude bestätigt gerade, dass es in Österreich tatsächlich auch 6 Monate sind. Das hatte ich ja gesagt. Und telefonbezogene Daten, also Telekommunikationsdaten heißt IP und Telefon oder was sind das? Was kann ich mir vorstellen? Ja, genau. Das bedeutet, dass halt gespeichert wird, wann ich mit welcher IP ins Internet gegangen bin, halt vom Internetprovider. Und es wird halt in puncto Telefon wird gespeichert, wann ich telefoniere und mit wem, wie lange das Gespräch dauert. Und wenn ich jetzt per Mobiltelefon anrufe, was ja heutzutage, glaube ich, eher die Regel ist als die Ausnahme, dann werden auch Ortsdaten gespeichert. Das heißt, es wird die Mobilfunkzelle gespeichert, in der ich mich eingebucht habe, was halt ungefähr einen Rückschluss darauf zulässt, wo ich gerade war. Aber Sie hören nicht den Text ab, den ich da gerade von mir gebe. Also wenn ich jetzt jemandem meine Liebe gestehe, kriegen Sie das nicht mit. Sie kriegen nur mit, dass ich mit denen telefoniert habe. Ganz genau, ja. Also das versteht man unter Verbindungsdaten, dass eben nur diese Rahmendaten gespeichert werden und nicht die Inhalte der Kommunikation. Damit Sie das abhören, müssen Sie dann doch wieder einen konkreten Tatverdacht haben. Wobei das natürlich bekanntermaßen Auslegungssache ist, was jetzt ein konkreter Tatverdacht ist. Wer das Video von Udo Vetter gesehen hat, der kennt ja auch die bekannte kriminalistische Erfahrung. Aber so grundsätzlich muss man dafür einen Tatverdacht haben, im Gegensatz halt zu diesen Verbindungsdaten, die dann über alle Menschen gespeichert werden. Gibt es eigentlich schon lange diese Idee zur Vorratsdatenspeicherung oder ist das erst kürzlich entstanden? Also eingeführt wurde es, also die EU hat das, glaube ich, diese Richtlinie 2007 verabschiedet. Also ist schon ein Weilchen her. Aber die bürokratischen Mühlen malen da ja bekanntlich langsam und deshalb hat es in den Ländern halt unterschiedlich lange gedauert, das umzusetzen. Und Deutschland hat das mal versucht umzusetzen, aber das Bundesverfassungsgericht hat es abgelehnt. Richtig? Ja, es ist nicht falsch, aber man muss das differenzieren. Also es wurde schon mal umgesetzt, 2008. Trat das in Kraft, beziehungsweise für Internet erst 2009. Man hat das hier in 2 Schritten eingeführt. Erst Telefon, dann Internet. Und übrigens, ja, Jakel, ich weiß bloß, der Abstand ist schon wesentlich weiter, als du mir da gerade schreibst. Na gut, jedenfalls wurde das in Deutschland 2008 beziehungsweise 2009 eingeführt. Und Dann hat aber haben halt viele Bundesbürger Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das war so eine Massenverfassungsbeschwerde, die von 50.000 Bundesbürgern ungefähr, ich glaube irgendwas mit 30.000 war es, aber es ist ewig her, ich wusste die Zahl mal auswendig, ich glaube irgendwas mit 30.000 Bundesbürgern unterschrieben wurde. Und darüber wurde dann im März 2010 entschieden. Und zwar, ich erfahre hier gerade aus dem Chat, die VDS-Richtlinie in der EU wurde tatsächlich schon 2005 verabschiedet. Ja, aber ich glaube, kam 2006 erst in Kraft oder so. Also ich habe, bei Wikipedia steht irgendwas mit 2006. Ist ja egal. Nee, das ist eigentlich nicht egal. Also danke für die Information auf jeden Fall. Du bist jetzt aber noch da, oder? Ja. Ja, mein Skype macht hier gerade komische Geräusche. Aber gut, egal. Jedenfalls hat dann das Bundesverfassungsgericht über dieses Gesetz entschieden und sie haben tatsächlich das Gesetz für verfassungswidrig erklärt, aber, und jetzt wird's kompliziert, das machen nämlich 80% unserer Leser, zumindest derjenigen, die im Board dann die entsprechenden News kommentieren, auch immer falsch. Es wurde nicht die Vorratsdatenspeicherung als solche für verfassungswidrig erklärt. Also das heißt, die EU-Richtlinie als solche, daran hat das Bundesverfassungsgericht überhaupt nichts ausgesetzt, sondern es wurde lediglich die deutsche Umsetzung für verfassungswidrig erklärt. So hieß es zum Beispiel, dass der Zugriff auf die Daten nicht streng genug eingeschränkt wäre, dass nicht gut genug protokolliert bzw. dokumentiert würde, wer auf diese Daten zugreift. Und dass die Leute, die von so einer Überwachung betroffen wurden, auch nicht unbedingt darüber informiert werden, dass zugegriffen wird. Das waren so die Hauptkritikpunkte. Und dann war es an einer Stelle wohl auch so formuliert, dass für die Provider nicht genug Rechtssicherheit bestand, die ja diese Daten dann speichern mussten. Und es hieß, die Daten würden bei den Providern nicht gut genug abgesichert. Und man müsste da halt Vorschriften schaffen, dass diese Daten sicher gespeichert werden und nicht irgendwie dann durch einen Hack oder was dann veröffentlicht werden könnten oder so. Um solche Dinge ging es halt bei der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Von daher ist es keineswegs so, dass es jetzt in Deutschland nie wieder eine Vorratsdatenspeicherung geben wird, sondern es wird eigentlich seit März 2010, seit dieses Urteil kam, über eine Wiedereinführung diskutiert, die dann halt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts einhalten würde und gegen die man somit auch nicht mehr klagen könnte. Und in letzter Zeit wird darüber nochmal verstärkt diskutiert, weil eben die EU auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat. Und natürlich auch wird natürlich dann wieder die Sicherheitslage genutzt und die Terroranschläge in Frankreich werden von den Befürwortern zum Beispiel auch als Grund herangeführt. Aber kann man sagen, dass weniger passiert, wenn das kommt? Das ist die Frage. Also die Studien, die sich bis jetzt mit diesem Thema befasst haben, haben keine nennenswerte Erhöhung der Aufklärungsquote feststellen können. Also die Polizeivertreter, so Polizeigewerkschaft und so, Bund Deutscher Kriminalbeamter und solche Gruppen oder auch das BKA, die sagen alle, dass sie die Daten unbedingt brauchen. Aber andererseits hat bei den relevanten Straftaten noch keine der wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema, die es selbstverständlich gab, eine nennenswerte Erhöhung der Aufklärungsquote feststellen können. Hat die Bundesregierung jetzt vor, die Sachen, die das Bundesverfassungsgericht kritisiert hat, zu ändern? Also arbeiten die schon dran? Das weiß ich nicht, was da hinter verschlossenen Türen genau schon besprochen worden ist. Auf jeden Fall müssen sie das ändern. Das ist Voraussetzung dafür, dass es überhaupt ein neues Gesetz gibt. Aber im Moment diskutieren sie ja darüber, ob es eine Wiedereinführung gibt. Also wir haben ja im Moment in Deutschland eine schwarz-gelbe Koalition, also CDU und FDP. Beziehungsweise CDU, CSU und FDP. Ich sag das für unsere eventuellen Hörer aus Österreich oder der Schweiz oder so. Und die CDU, CSU, das sind halt die Konservativen hier in Deutschland und FDP sind die Liberalen, wobei über liberal zu streiten wäre. Die haben halt auch den Ruf, dass sie im Wesentlichen mit der Wirtschaft kuscheln. Aber es gibt da dann halt noch ein paar etwas ältere Leute, unter anderem die Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die sich halt durchaus noch als Bürgerrechtspolitiker sehen. Und die dementsprechend auch Maßnahmen wie einer Vorratsdatenspeicherung extrem entgegenstehen. Und Frau Lothurser-Schnarrenberger hat sich halt seit irgendwie quasi seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil geweigert, einer Wiedereinführung zuzustimmen. Bis jetzt auch relativ erfolgreich geweigert. Allerdings ist das eine Frage der Zeit, wie lange das noch klappen wird, weil die FDP im Moment extremst niedrige Umfragewerte hat und in der nächsten Regierung vermutlich sowieso nicht mehr dabei sein wird. SPD und so sind dafür. Sagen wir so, die SPD, das sind die Sozialdemokraten, die war, als sie an der Regierung war, wir hatten zuletzt eine große Koalition, pro forma immer so ein bisschen dagegen, hat dann aber letztendlich zugestimmt. Man nannte das dann Kompromiss. Letztendlich wusste aber jeder, dass die Unionsparteien einfach 120% von dem fordern und meistens haben sie dann noch 105 bekommen, was sie wollten, weil die SPD eigentlich nicht so richtig hart verhandelt hat. Das konnte man schon merken. Und dann haben sie letztendlich immer bei sowas zugestimmt. Und jetzt mittlerweile geben einige SPD-Politiker auch ganz offen zu, dass sie die Vorratsdatenspeicherung eigentlich gar nicht so schlecht finden. Und auf Landesebene gab es auch schon dann Politiker, die das befürwortet haben. Zum Beispiel der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, hat sich öfter mal positiv über die Vorratsdatenspeicherung geäußert. Also von daher, wenn wir jetzt wieder eine große Koalition bekämen, wäre es eigentlich eine relativ klare Sache, denke ich. Jetzt habe ich ja nichts zu verheimlichen. Ich habe ja eine blütenweiße Weste. Ich bin jung und unschuldig. Und ob ich jetzt in Mainz mit jemanden telefoniere, mit meiner besten Freundin, und die listen das auf 6 Monate oder mit meinem Freund oder mit irgendwem anderen, kann mir das doch egal sein. Warum sollte es mir denn nicht egal sein? Sagen wir so, mir persönlich wäre es auch vollkommen egal mittlerweile. Aber es gibt da eigentlich 3 Dinge, die ich an der Vorratsdatenspeicherung für sehr problematisch halte. Erstens ist es halt die Tatsache, dass es halt nicht allen Leuten egal ist, dass es Leute gibt, die halt ein größeres Bedürfnis nach Privatsphäre haben als jetzt jemand wie ich, der sowieso alles ins Internet schreibt und die dann durch die Vorratsdatenspeicherung sich überwacht fühlen würden und dadurch eventuell ihr Verhalten ändern würden. So nach dem Motto, ich muss mich jetzt angepasster verhalten, weil die ja wissen, was ich mache. Und dadurch dann halt nicht mehr wirklich frei sind in dem, was sie tun oder sagen. Diesen Effekt gibt's, den hat man schon beobachtet. Genau, das habe ich auch schon gehört. Dass wenn man die Erwartung hat, oder irgendwie so, wenn man denkt, man würde verdächtigt werden, verhält man sich verdächtig oder irgendwie sowas. Ja, das gibt's halt, dass viele Leute dann ihr Verhalten ändern, dass man sich wirklich dann regelkonform oder angepasst verhält. Mir ist das mittlerweile relativ egal. Wie gesagt, mein Ruf ist sowieso längstens ruiniert. Aber da musste ich auch ein paar geistige Schritte hinmachen. Und das ist halt auch nicht bei jedem so. Und es gibt dann tatsächlich Leute, die vielleicht ihre Meinung nicht sagen, weil sie Schwierigkeiten befürchten oder weil sie einfach ein schlechtes Gefühl dabei haben. Und das ist natürlich durchaus ein Effekt, den man in einem Rechtsstaat eigentlich nicht haben will, weil wir ja kritische Stimmen brauchen. Weil wir Leute brauchen, die den Mächtigen auch auf die Finger gucken und die sagen, wenn was schief läuft und die vielleicht auch was Schräges tun, was dann irgendwie innovativ ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn viele Daten gespeichert werden, kann es auch immer sein, dass man dadurch falsche Querverbindungen herstellt und dass es zu falschen Verdächtigungen kommt. Liesel Weppen im Chat schreibt, die Chinesen haben vor einem halben Jahr ein Forschungspaper erstellt und haben aus den Vorratsdaten Bewegungsprofile mit einer Genauigkeit von größer als 90% herausgerechnet. Ja, klar. Dadurch, dass die Mobilfunkzelle gespeichert wird, kann das durchaus sein. Und das ist auch so eine Sache, ich denke mal, viele Leute würde die psychologisch dann schon belasten. Das ist auch so eine Sache, die ist an sich vielleicht nicht schlimm, aber wie gesagt, wenn es die Leute dann psychologisch beeinflusst, ist es halt doch wieder schlimm, weil es dann auch eine Verhaltensänderung zur Folge hat. Und die dritte Sache, die ich halt bei der Vorratsdatenspeicherung problematisch finde, ist eben die Tatsache, dass Berufsgeheimnisträger davon auch betroffen wären. Also zum Beispiel Beratungsstellen oder Anwälte, Journalisten, solche Leute, die halt in sensiblen Berufen sind. Und da könnte es dann dazu führen, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt anrufe, dann kann man ja alleine aus der Tatsache, dass ich diesen Rechtsanwalt angerufen habe, was vielleicht ableiten, dass ich juristische Probleme haben könnte. Kann auch sein, das ist einfach nur mein bester Kumpel, aber eventuell kann man dadurch dann was ableiten. Oder ich rufe bei einer AIDS-Beratungsstelle an. Vielleicht habe ich ja AIDS und vielleicht soll das gar keiner wissen. Solche Sachen, die sind nicht unproblematisch. Oder wenn jetzt ein Informant einen Journalisten anruft, das ist durchaus dann problematisch, wenn man dadurch rauskriegen kann, dass er dieser Anwalt ist. Und noch ein Problem ist, dass halt auch dadurch diese Tendenz gestärkt wird, die wir ja in den letzten Jahren auch dann beobachten konnten, dass halt dadurch, dass man vielleicht mit Leuten, die unbeliebt sind oder die tatsächlich vielleicht was verbrochen haben, dass man mit denen umgeht, dass man sich selber quasi auch verdächtig macht. Dieses Guilt by Association heißt das auf Englisch, was einfach nur bedeutet, dadurch, dass du mit diesen Leuten Umgang hast, machst du dich halt auch verdächtig. Und das ist, das würde durch die Vorratsdatenspeicherung gestärkt, was ziemlich problematisch ist. Wer hat denn Zugriff auf die Daten? Das ist einer der Punkte, die in dem neuen Gesetz noch geändert werden sollen. Von daher ist das noch nicht so ganz klar zu sagen, jetzt in Bezug auf Deutschland. Es ist halt verschiedene Ermittlungsbehörden. Aber wie genau das jetzt geregelt ist, welche Polizeibehörden da mit welcher Genehmigung drauf zugreifen können, das müsste man dann halt erst noch genau festlegen. Aber es wären staatliche. Ja, natürlich. Die Ermittlungsbehörden. Die Polizei, das BKA. Die aber erstmal ja nicht interessieren würde oder die da keinen Nutzen von hätten, wenn sie wüssten, dass ich bei der Drogenberatung oder bei der AIDS-Beratung anrufe. Das kommt drauf an. Erstens können diese Daten, wenn sie einmal gespeichert sind, natürlich auch in falsche Hände geraten. Wir wissen alle, dass es in letzter Zeit auch öfter mal Vorfälle gegeben hat, wo irgendwelche Daten dann abhanden kamen und irgendwer sie kopiert oder veröffentlicht hat. Und zweitens, wenn der Staat vielleicht, sagen wir so, es gab ja durchaus Fälle, wo dann die Mächtigen, sage ich jetzt einfach mal, schlecht auf einen zu sprechen sind. Und dann was suchen, mit dem sie ihm vielleicht schaden könnten. Das gibt es zwar noch nicht in Deutschland, zumindest ist mir da kein Fall bekannt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Stratfor-Mails nehmen, wo dann eine Firma, die bekanntermaßen ja die Regierung berät, jetzt darüber spekuliert, wie man Assanges Ruf schaden könnte oder ihm was anhängen könnte. Oder bei HB Gary, das war ja im Grunde dasselbe. Die wollten eine richtige Mobbing-Kampagne gegen WikiLeaks starten. Und die CIA hatte ja selber auch Programme, die nur genau darauf abzielten, WikiLeaks zu diskreditieren. Also wenn ich jetzt ein Aktivist wäre, den die wirklich im Fadenkreuz hätten, dann könnten sie sich da vielleicht schon was suchen. Das ist jetzt natürlich noch eine Spekulation, aber es wäre theoretisch möglich. Plus noch ein Punkt, den wir beachten müssen, wenn die Daten einmal gespeichert sind und vielleicht nach den 6 Monaten nicht sauber gelöscht werden oder zumindest reichen sie immer 6 Monate zurück. Stell dir vor, wir kriegten irgendwann mal eine Regierung, die nicht so demokratisch und rechtsstaatlich ist. Stell dir vor, irgendwann hätten wir mal hier wieder irgendwie einen Diktator an der Macht. Das ist jetzt auch ein rein spekulatives Szenario. Aber warum gehe ich das Risiko ein? Denn wenn der nämlich jetzt diese Daten hätte, kannst du dir vorstellen, was er damit machen könnte. Also haben eigentlich aber doch nur diejenigen ein Problem mit der Vorratsdatenspeicherung, die sowieso ein Problem mit dem Staat haben. Weil ob jetzt der Linke beobachtet wird, der auf Demos geht und jetzt in Frankfurt irgendwie einen Stein geworfen hat, der ist ja sowieso schon unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes oder wie auch immer. Es ist dann nur ein anderes Handwerk, um genauere Informationen über ihn rauszubekommen. Einerseits ist das bestimmt nicht völlig falsch, aber andererseits diese angesprochenen Verhaltensänderungen, einfach dadurch, dass man sich beobachtet fühlt, das haben auch Leute, die eigentlich nicht so besonders staatskritisch oder staatsfeindlich sind, einfach dadurch, dass sie sich beobachtet fühlen und dass sensiblere Leute damit vielleicht auch schon ein Problem haben. Also ich bin ja offiziell gehackt von Valified, weil der auf meinem PC war und so, aber ich bin ja jetzt kein besonders toller, ich bin gar kein Nerd und ich habe auch gar keine große Ahnung und ich tue mir auch lieber 5 gleiche Programme auf meinen Rechner spielen und so und habe aber immer eingebläut bekommen, das, was ich im Internet mache, ist sowieso nicht geheim oder undercover. Man kann sowieso alles nachverfolgen. Stimmt das nicht? Weil das ist das Gefühl, was ich auch in meinem unerfahrenen, unwissenden Umfeld habe, die sowieso das Gefühl haben, egal was sie im Internet machen, das kann man zurückverfolgen und rausbekommen. Oder ist es noch momentan so, mir fehlt der Begriff, der da, also, oder ist das, bin ich noch so anonym im Internet, dass es ein Riesenschritt wäre, die Anonymität aufzugeben, wenn die Vorratsdatenspeicherung kommt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Sagen wir so, die Vorratsdatenspeicherung betrifft ja auch das Telefonieren. Das heißt, die würde auch zunächst mal Leute betreffen, die das Internet überhaupt nicht nutzen oder nur ganz wenig nutzen oder ganz bewusst nutzen, indem sie halt keine persönlichen Daten reinstellen. Wobei ich da ja schon das Gefühl habe, drin bin, dass ich sage, wenn ich Al-Qaida beim Telefon sage, springt das Band auch an. Vermutlich, ja. Also das ist relativ sicher, dass das so ist. Aber wenn du nicht Al-Qaida sagst, dann nicht. Und bei der Vorratsdatenspeicherung würden ja alle Anrufe dann erfasst. Und im Grunde, wenn auch nicht mit Inhalt. Und im Grunde werden die Daten, die man von mir sowieso erfassen könnte, also oder schon kann, nur noch genauer präzisiert und dann halt von jedem und über einen langen Zeitraum. Das ist so das Negative an der Vorratsdatenspeicherung. Oder? Ja. Ja, kann man so nennen. Jetzt, die Österreicher haben das jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, gekriegt. Ja, also beschlossen wurde es natürlich schon eher, aber mit dem, also ich denke mal um Mitternacht, also mit dem heutigen 1. April ist es da in Kraft getreten. Ist das eigentlich ein großer Aufwand für den Staat, diese Vorratsdatenspeicherung, oder ist das einfach leicht zu handeln? Es ist vor allem großer Aufwand für die Provider. Die Infrastruktur für die Speicherung müssen ja die einzelnen Provider zur Verfügung stellen. Okay. Gibt's die Leute überhaupt? Also, und die liegen ein, meine Daten oder die ganzen Daten liegen dann bei dem Provider und das braucht dann irgendwann, also greift der Staat sowieso nicht erst nach den Daten, wenn es einen anders gäbe? Ja, natürlich. Das ist schon so geregelt, dass nur im Fall von einem Verdacht auf die Daten zugegriffen werden kann. Aber in Deutschland war halt das Problem, dass das intransparent geregelt war und dass keiner so genau wusste, wer nun wann warum zugegriffen hat. Okay, sie liegen nicht in Deutschland, sie liegen in der EU, sagt der Liesel Weppen. Die sourcen das aus. Inwiefern? Keine Ahnung, was er da meint. Herr Weppen. Und Seren TL hat geschrieben, 20 Millionen Euro pro Jahr kostet die Datenspeicherung für die Provider. Kriegen die das nicht vom Staat zurück? Also in Deutschland war das einer der Kritikpunkte, weswegen auch einige Provider sich dagegen eingesetzt haben, dass es eben nicht vernünftig entschädigt wurde. Also in Österreich kostet das 20 Millionen Euro. Mhm. Also ich weiß nicht jetzt genau, wie es in Österreich mit der Entschädigung geregelt ist. Ich vermute mal auch schlecht. Irgendwie. In Deutschland waren es circa 80 Städte. Also irgendwie eine Million pro Bundesbürger. Das scheint mir jetzt viel. Ein Euro pro Bürger. Naja. Also im Grunde geht's darum, es werden... Zu müde für Mathe. Ich kann nicht müde genug für Mathe sein. Also ich bin total schlecht in Mathe. Also geht es eigentlich im Grunde darum, es werden von unseren 80 Millionen deutschen Einwohnern werden die ganzen Daten genommen, werden gespeichert und auf die wird zurückgegriffen, wenn es einen Verdachtsfall gibt. Und allein die Tatsache, dass die irgendwo lagern und dann so präzise sind und man ja nicht weiß, für was die Regierung sie irgendwann als Verdachtsfall nutzt, ist das ganz böse. Könnte man so zusammenfassen, ja. Ist das mit meinem Headset jetzt eigentlich besser, seit ich da dran gefummelt habe oder nicht? Oder haben die Leute bloß aufgegeben, sich zu beschweren? Ist doch egal. Die haben sich sowieso nicht zu beschweren. Ah, der Chat meinte, das wäre besser. Okay, na, das ist gut. Okay, und dann gab es ja jetzt, wollen wir über An- und Austria reden? Wollen wir? Oder wollen wir nicht? Können wir kurz machen, wobei ich irgendwie es jetzt nicht so relevant finde, dass wir da stundenlang drüber reden müssten. Nö, wir lästern einmal und dann sagen wir Batch an und ihr seid doof. Ja, wir fangen mal mit den vernünftigen Aktionen an. Also ja, ich bin müde, da fange so, ich dass an. Es ist nämlich im so, dass im Vorfeld An und Austria auch mit sehr vielen Aktionen gegen die Vorratsdatenspeicherung protestiert hat, bevor sie eingeführt wurde, vor allem auch mit Paperstorms, bei denen dann die Leute informiert werden sollten. Und es hat auch von österreichischen Aktivisten, da gab es dann auch nach deutschem Vorbild, sag ich mal, einen Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. hat es dann auch eine Petition gegeben, die mittlerweile sehr viele Unterschriften gekriegt hat. Und es ist auch geplant, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Und Anonymous hat halt auch Demos mit organisiert und so. Also waren sie da aktivistisch schon ziemlich engagiert in den letzten Monaten und haben auch in Interviews immer wieder auf die Problematik hingewiesen und so. Es waren über 85.000 bei Zeichnen mit AT. Ja, dann haben sie mehr geschafft als die Deutschen bei der Verfassungsbeschwerde, was schon relativ beachtlich ist, weil es ja schließlich das viel kleinere Land ist. Und es gibt eine Verfassungsklage. Ja, die soll es geben, das hatte ich ja schon gesagt. Und beschweren wir uns darüber, dass es am 1. April einen Aprilscherz gab, oder beschweren wir uns einfach darüber, dass Anonymous Austria einfach unfähig ist, bei so einem ernsten Thema auch wirklich relevante Daten zu hacken? Ja, ich bleib mal, ich werde das, denke ich, erstmal kurz zusammenfassen, damit alle wissen, wovon wir reden. Es war nämlich so, dass angekündigt wurde durch Anonymous Austria, dass man mit Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung kompromittierende Informationen über österreichische Politiker veröffentlichen würde. Insbesondere halt aus irgendwelchen gehackten E-Mails. Und dann hieß es halt letzte Nacht dann irgendwann erst, man könnte die nicht veröffentlichen, weil die Server gedidost würden. Und sogar dann hieß es, hinter diesem DDoS würde die Regierung stecken und so. Und so ein Quatsch. Und dann hieß es hinterher, ja, sorry, tut uns leid, die Mails sind frei erfunden und es war ein Fake, beziehungsweise ein Aprilscherz. Und dann hieß es noch, damit hätte man auf die Vorratsdatenspeicherung aufmerksam machen wollen. Da gibt's jetzt mehrere Sachen, die ich dazu gerne sagen würde, aber wenn du mal kurz was sagen willst, darfst du das natürlich. Nee, ich würde jetzt was Unqualifiziertes sagen. Fang du erstmal mit den qualifizierten Sachen. Ich disse den Dude dann nachher. Ja, ja, gut. Also erstens mal, ein Aprilscherz sollte erstens lustig sein. Also die Vorstellung, dass es Diablo 3 für die Wii gibt oder Cloud Computing irgendwie von Wolkenformationen beeinflusst ist oder Google Earth in 8-Bit oder so. Solche Sachen sind lustig. Einfach zu behaupten, ich hacke kompromittierende Politiker-E-Mails, das ist kein Witz. Davon abgesehen, ein Aprilscherz findet am 1. April statt. Den kündigt man nicht am 22. März schon an, bestätigt den auf Nachfrage von Pressevertretern nochmal ganz explizit, ja, die Mails existieren, ja, das ist ernst gemeint und ja, da stehen mehrere Leute von uns hinter. Das ist kein Einzelfall, beziehungsweise keine Aktion von drei Anons. Das ist einfach schlechter Stil. Das ist die eine Sache. Das ist nicht wirklich von der Machart her ein klassischer Aprilscherz. Davon abgesehen lässt man damit genau die Leute beziehungsweise die Medienvertreter ins Messer laufen, die Anonymous eben nicht ignorieren. Es hieß dann hinterher, und die Medienkritik finde ich natürlich gerechtfertigt, dass über die Vorratsdatenspeicherung zu wenig berichtet wurde. Die Problematik kenne ich auch in Deutschland. Als die Vorratsdatenspeicherung damals kurz vor der Einführung war, war ich ja in der Datenschutzbewegung sehr aktiv. Und die Problematik kenne ich ja alles. Kann ich verstehen. Aber und es ist auch wirklich so, dass die Androhung, wir leaken dann irgendwelche E-Mails und dass es irgendwelche Skandale bei den Politikern gibt, dann wesentlich lieber von den Medien berichtet wird, als über die Vorratsdatenspeicherung als solche. Auch wenn es nicht so relevant ist. Kann ich auch verstehen. Ist so. Leider. Bei den Cablegate-Depeschen hat auch jeder bloß über Angela Teflon Merkel geschrieben, statt darüber erstens, wie sind diese Dinger geleakt worden und warum kann es überhaupt dazu kommen, und zweitens, welches Weltbild steht dahinter und welche vielleicht auch unethischen Praktiken der US-Regierung. Darüber wurde ja gar nicht berichtet, sondern bloß irgendwelche Lästereien der Politiker untereinander, die man dann zum Skandal hochstilisierte. Sowas verstehe ich alles. Der Kritik kann ich mich anschließen. Bloß weil ich für die Presse arbeite, mag ich ja nicht alle Pressevertreter. Eher im Gegenteil. Ich habe eigentlich wesentlich mehr Gründe, die Mehrzahl meiner Kollegen nicht zu mögen, als jeder andere, der vielleicht nicht so involviert ist. Das ist die eine Sache. Wie gesagt, ich lasse dadurch genau die Leute ins Messer laufen, die ohnehin über mich berichten, die vielleicht bereit sind, Anonymous mal News zukommen zu lassen oder die auch schon über die Vorratsdatenspeicherung geschrieben haben. Die greifen dieses Thema natürlich noch lieber auf und die trifft das genauso oder noch mehr. Ich meine, da berichte ich natürlich jetzt aus eigener Erfahrung, ich bin da nicht objektiv, aber meine Erfahrung war jetzt halt damit sehr negativ und ich war auch heute Nacht dementsprechend sehr sauer, und das lag nicht im Wesentlichen daran, dass ich eine Nachtschicht machen musste, das kommt schon mal vor, da kann ich mit leben, sondern damit, dass wir dadurch diese Sache bloßgestellt wurden. Und dass ich das nicht fair finde, weil ich erstens wirklich mein Allerbestes gegeben habe, in dieser Sache anständig zu recherchieren. Und zweitens, wie gesagt, wir haben über die Vorratsdatenspeicherung berichtet. Wir haben versucht, Anonymous eine faire Chance zu geben, seine Meinung bei uns kundzutun. Und trotzdem werden wir da genauso mit ins Messer laufen gelassen, wie jeder andere, der darüber nicht berichtet. Der Laxo fragt gerade, ob man damit sowas hätte rechnen können. Sagen wir so, ich habe auch schon überlegt, ist das vielleicht ein Fake? Klar, wenn da so ein großer Skandal angekündigt wird. Genau deswegen habe ich auch ganz explizit nochmal nachgefragt. Und wenn dann die Leute, die mir als Sprecher, die immer als Sprecher auftreten und diejenigen, die sich, wer weiß wie, gegen diese scheiß Vorratsdatenspeicherung engagiert haben, wenn die mir dann sagen, das stimmt, dann gehe ich davon aus, dass es stimmt. Weil, und das ist noch ein Punkt, den ich noch bringen wollte, ich dachte, die werden natürlich auch nicht so doof sein, mit so einer Lüge ihrem Anliegen dermaßen zu schaden, das ihnen ja am Herzen liegt. Man sagt jetzt, ja, wir haben die Vorratsdatenspeicherung dadurch bekannter gemacht und das ist gut. Ja, oberflächlich betrachtet stimmt das. Wenn man jetzt aber ein bisschen tiefer geht, dann werden viele Leute über diese Lüge und über diesen Fake tierisch sauer sein und werden Anonymous einfach nicht mehr ernst nehmen. Als ernstzunehmende aktivistische Gruppierung. Die werden sagen, das sind doch Leute, die wollen sich einen Scherz auf unsere Kosten erlauben und denen glauben wir direkt mal überhaupt nichts mehr. Ist die Frage, ob man eine Anon Austria mit einem Baum in dem Hacker-Kollektiv ernst nehmen kann. Naja. Ich habe gesagt, ich bin für die unqualitativen Kommentare. Und da. Der Dude sagt gerade, dass keiner sagen würde, dass ich was falsch gemacht habe. Vielleicht sagt das keiner, aber genauso sieht's aus, wenn ich eine News bringe und die hinterher dann wieder revidieren muss. Glaubt ihr, das ist gut für meinen Ruf oder was? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache hier, die ist ein bisschen interessanter und ein bisschen weniger unerfreulich. Seren TL schreibt, es wurde nur auf die Op eingegangen. Über die VDS wurde deswegen nicht großartig mehr berichtet. Auch das stimmt. Es wurde nicht irgendwie in den Medien dann darauf eingegangen, warum die Vorratsdatenspeicherung problematisch ist oder welche Kritikpunkte Anonymous genau hat. Es wurde kurz erwähnt, dass das gegen die Vorratsdatenspeicherung gehen soll und ansonsten wurde wieder nur irgendwie darüber berichtet, dass diese Aktion ein Fake war. Also so richtig eine tolle, tiefergehende Berichterstattung hat man damit jetzt auch nicht erreicht, zumindest nicht in den Quellen, die ich gesehen habe. Also ich dachte ja, die hätten jetzt eine Woche versucht, an die E-Mails ranzukommen und hätten dann gestern Abend gemerkt, die schaffen es nicht und deshalb haben sie das als April-Scherz rausgegeben. Die Meinung habe ich auch schon gehört. Ich kann es nicht beurteilen, aber das wäre ja quasi noch dümmer. Wenn sich jemand jetzt einen geschmacklosen Scherz erlauben will, na gut, finde ich scheiße, habe ich ja schon gesagt, dass ich scheiße finde, aber das kann ich noch auf irgendeiner Ebene so ein bisschen verstehen. Aber wenn ich wirklich vorhabe, sowas zu leaken, dann schreie ich ja schließlich erst, wenn ich's hab. Dann einfach zu sagen, ich hab was und dann keine Taten folgen lassen zu können, das ist ja mal mehr als lame. Dann gucke ich erst, ob ich Taten folgen lassen kann, bevor ich den Mund aufmache. Also Entschuldigung, aber ich meine, wo sind wir denn hier? Also man muss sagen, dem Ansehen von Anonymous hat's jetzt, war jetzt nicht sehr vorteilhaft, dass das so gewesen ist. Ja, der Chat schreibt gerade, als Chefredakteur wird man in Zukunft vermutlich auch noch vorsichtiger sein, weil man den Kindern nicht wieder eine Spielwiese liefern will. Ja, genau das, klar. Wenn demnächst Anonymous Austria irgendwas ankündigt, dann werden die Leute sagen, ach die erzählen uns eh bloß wieder irgendwelchen Quatsch und werden es dann vielleicht eher nicht bringen in ihrer Berichterstattung. Ich werde da in Zukunft selber selbstverständlich auch skeptischer sein. Bisher dachte ich, man darf zwar nicht jedes Gerücht glauben, aber wenn es mir dann ganz explizit auf Nachfrage bestätigt wird, dann stimmt's. Das habe ich mich schon drauf verlassen. Dass man irgendwelche Gerüchte im Internet streut, ist klar. Diesen Quatsch mit den DNS-Servern, den habe ich nicht geglaubt. Ich bin auf die Op Facebook nicht reingefallen. Aber ich dachte, wie gesagt, wenn ich da ganz explizit nochmal nachfrage, dann stimmt's. Das Ding ist, die können jetzt in unserem Chat jeden Mist schreiben und sich rechtfertigen, warum das denn so ein toller April-Scherz und wie auch ist. Allein die Tatsache, dass Medien darauf geachtet haben, ob Anonymous, Austria oder wer auch immer am 1. April die Daten von Politikern leakt, zeigt eigentlich, dass die Medien Anonymous mittlerweile ein Stück weit ernst nehmen, meiner Meinung nach. Und durch die Tatsache, dass Anonymous das angekündigt hat und dann gesagt hat, April, was ziemlich kindisch ist, haben die meiner Meinung nach, werden die Medien auch wieder anders auf Anonymous reagieren, meiner Meinung nach. Ja, natürlich. Wenn man denkt, dass man deren Worte nicht ernst nehmen kann. Möpsen 855 schreibt hier gerade, kam nicht über Gulli heute, dass die Info nur kam, weil einige Leute von Anon.at erst erfahren haben, dass das ein Fake ist und sich direkt an die Medien gewandt haben. So wurde es mir zumindest berichtet, ja. Ich war ja nicht dabei, aber das ist auch mein Stand des Wissens, dass einige Anons, die eben nicht in diese Operation involviert waren, dann da letzte Nacht erst drauf kamen und dann beschlossen haben, dass sie das offen machen. Der Chat hat es genau auch gesagt. Bisher wurden sie ernst genommen oder ich würde sagen ein Stück weit. Ich glaube nicht, dass die Medien Anonymous jetzt zu 100%ig ernst genommen haben. Aber jetzt fängt man halt bei Anonymous wieder bei Null an, weil auch wenn man sich das Verhalten im Chat anguckt, Anon Austria präsentiert sich da als Kindergartentruppe und besonders repräsentativ. Ja, ich werde hier gerade übel geflamed, das merke ich schon. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Wenn die mit den großen Jungs und Mädchen spielen wollen, dann sollen sie sich halt ein bisschen benehmen. Und wenn nicht, dann hat, glaube ich, keiner mehr Lust, mit ihnen irgendwas zu machen und sie ernst zu nehmen. Manche Leute sollten echt mal erwachsen werden oder sie sollten zumindest so dafür sorgen, wenn sie mit den Erwachsenen irgendwas machen wollen, dass sie sich dann so benehmen. Also Entschuldigung, aber das ist einfach kindisch und blöd. Und also, da denke ich auch nicht zu sagen, zur Vorratsdatenspeicherung gibt es ja nun wirklich Interessanteres als so eine Aktion. Also Hannibal fühlt sich gerade, glaube ich, ein bisschen von uns dann ein bisschen, weil er ja, also anscheinend hat Hannibal und Free Speech haben, also das sind Leute bei uns immer, die öfters im Chat sind und so, die haben das Pastebin oder waren daran beteiligt. Ich darf gar nicht gucken, ob ich vielleicht zu viele verrate, Anonymous und so. Auf jeden Fall geht es mir gar nicht darum, dass das Problem, was in dem Pastebin angesprochen wurde, das besteht, dass die Medien nicht über die VDS gesprochen haben, ist klar. Dass die Medien nur solche Aktionen nehmen, um darüber berichten, ist auch klar. So sind die Medien. Ja, ja, wie gesagt, das habe ich ja eben selber gesagt, dass ich das auch nicht gut finde. Bloß nur, weil irgendwas schlecht ist, heißt das ja nicht, dass alles, was man macht, um dagegen vorzugehen, automatisch gut ist. Und meines Erachtens war diese Aktion einfach eine Scheißart, auf Deutsch gesagt, um darauf zu reagieren. Weil das, erstens hat man damit auch andere Medien, die sich nicht so verhalten haben, beispielsweise Gulli, damit bloßgestellt. Und zweitens hat man sich selbst diskreditiert und hat auch andere Aktivisten, die für dasselbe Anliegen kämpfen, womöglich auch mit diskreditiert. Genau, und ich finde halt, das, was in dem Pastebin steht, finde ich, also die Kritik ist berechtigt, dass natürlich auch Anonymous jetzt jedes Mal mit irgendwelchen, also Anonymous kann jetzt nicht ständig April-Scherze machen, weil es gibt ja auch nur einmal im Jahr einen April-Scherz. Anonymous hat schon immer die Veranlagung gehabt oder die Notwendigkeit gehabt, dass sie mit großen Leaks mussten sie die Öffentlichkeit auf sich bringen. Mit den Paperstorms oder so funktioniert das nicht. Ich bin wirklich der Meinung, dass durch diese Aktion eigentlich das nur geschadet hat und die Medien einfach jetzt noch kritischer sind, so wie du sagst. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ja. Und also, die Medien kennen den Dude nicht und die kennen auch den Baum nicht und das hat, glaube ich, Anon Austria nur geschadet, dass die beiden da anscheinend der einzige Verwalter von einem News-Account sind bei Twitter und so. Also professionell ist da was anderes. Ja, der Hannibal sagt auch, dass von normalen Aktionen nichts geschrieben wird. Das, wie gesagt, das sind ja alles Kritikpunkte, die finde ich völlig legitim und ich sehe das genauso. Bloß, wie gesagt, ich halte einfach die Reaktion darauf für nicht zielführend. Ja, dann lassen wir mal das Anonymous-Thema, weil wir müssen ja nicht mehr über Anonymous reden als die österreichische Zeitung. Nee, eben, das habe ich ja gesagt. Also die Vorratsdatenspeicherung ist ja eigentlich ein durchaus interessantes und komplexes Thema. Da muss man nicht stundenlang über so eine Aktion reden. Ich meine, es ist jetzt sowieso zu spät. Und wie Jackal schon ganz richtig meinte, vermutlich interessiert es in zwei Wochen auch keinen mehr. Ist halt gut gelaufen. Die Beteiligten werden halt ihre Konsequenzen draus ziehen, was halt im Falle der Medien sein wird, dass man diesen Leuten in Zukunft nicht mehr glaubt. Aber ja, was will man dazu noch groß sagen? Das ist es irgendwie dann auch nicht wert. Ja. Was gibt es denn zu der Vorratsdatenspeicherung noch zu sagen? Das haben wir dann vergessen. Ja, also was ich ganz interessant fand, war tatsächlich, dass es da eine sehr große aktivistische Bewegung eigentlich gegen gab. Es ist ja so, dass in Deutschland bekanntermaßen ziemlich wenig Bereitschaft herrscht, auf die Straße zu gehen. Aber die Vorratsdatenspeicherung hat halt 2007 und in den Folgejahren sehr viele Leute auf die Straße gebracht. Das war ja eigentlich fast das Vorbild für ganz Europa, was hier in Deutschland an Protesten kam. Hat letztendlich insofern nichts... Ja, 150.000 oder so. Ja, das war die Demo 2009, glaube ich. Nee, 2008, glaube ich, war das. Genau, 2008. Da war ich auch da. Die Zahlen, die wir hatten, wichen aber so massiv voneinander ab, dass ich jetzt wirklich nicht sagen kann, wie viele es nun waren. Weil die Polizei hatte eine jetzt Zahl, die haben aber hinterher zu... Ja, das muss dann an der Leitung liegen, weil ich habe am Headset überhaupt nichts gemacht. Die Polizei hatte eine Zahl, die hat aber hinterher dann gesagt, dass sie definitiv falsch lag, weil sie den Zeltschlüssel falsch angewendet haben. Warte mal, das geht's, glaube ich, so nicht. Oder ist es nur bei mir so? Oder ist es nur bei mir so? Müsste mal die Schattenredaktion was zu sagen. Jetzt hast du dich gerade an. Aber ich glaube, das ist definitiv nicht das Kabel. Dieses Headset habe ich gestern erst aus dem Paket geholt. Also. Warte mal, Jackel schreibt Skype-Bug. Geh mal kurz aus der Skype-Config raus und komm wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich glaube, die liebe Annika hat eben ihr wahres Gesicht gezeigt, also ihre wahre Stimme. Sie ist im Grunde ein Alien. Ja, hallo. Das muss sein. Hallo, geht's wieder? Ja, du hörst dich wieder normal an. Ja, ich dachte mir, dass irgendwie eine Softwaregeschichte ist. Ja. Okay. Also Aktivistinnen, da sind viele auf die Straße gegangen und wurden mobilisiert. Ja, genau. Was du gesagt hattest, diese 150.000, das war die Demo 2008, bei der war ich ja auch anwesend und habe da auch fürs Demo-Presseteam ein bisschen was gemacht. Damals natürlich noch nicht in meiner Funktion bei Gulli, also ich trenne das schon. Nee, es war halt tatsächlich so, dass ich gar nicht so genau sagen kann, wie viele Leute da waren, weil die Zahlen wichen halt extrem voneinander ab. Die Polizei hatte eine relativ geringe Zahl, irgendwas mit 20.000 oder so. Die haben aber dann hinterher gesagt, sie haben definitiv nicht die richtige Zahl, weil sie den Zeltschlüssel falsch angewendet haben. Das haben sie dann aber nicht so laut kommuniziert, das war ihnen wohl peinlich. Also von daher ist teilweise dann diese Zahl aufgetaucht. Dann meinte hinterher jemand, wir hätten definitiv 100.000. Das war aber dann wohl sehr großzügig geschätzt. Das war Ricardo Christoph Remmert Fontes, der hatte sowieso ein Riesen-Ego. Dann meinte jemand anders, wir hätten 50.000. Dann haben sich irgendwelche Leute auf 70.000 geeinigt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß bloß, wenn du da auf dem Platz vom Brandenburger Tor standst, ging es einmal komplett um die Siegessäule und es war ein total epischer Anblick, wenn man oben auf der Bühne stand. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute es nun waren. Der Andau Null aus dem Chat sagt genau das, was ich auch jetzt sagen wollte. Die Polizei sagt immer weniger und die Veranstalter immer mehr. Man muss sich eigentlich in der Mitte immer gucken. Ja, bloß in dem Fall hat die Polizei ja gesagt, sie hätten sich verzählt. Das ist schon eine andere Sache. Ja. Gut. Würdest du sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung in dem Zusammenhang zwischen den ganzen anderen Internetthemen wie... Ich wollte eigentlich noch weiter über den Aktivismus reden, wenn ja, ich darf. Ruder ich zurück, mach weiter. Es war nämlich wirklich so, dass dadurch sehr viele Leute mobilisiert wurden. Es gab Demos in zig verschiedenen Städten, es gab diese Massenverfassungsbeschwerde und so. Viele Leute haben das schon mit den Demos in den 1980er Jahren gegen die Volkszählung verglichen. Und das zeigt, also ich denke mal, dass da gewisse Sensibilitäten bestehen, dass viele Deutsche doch Wert auf ihre Privatsphäre legen, auch wenn sie sonst vielleicht politisch nicht besonders kritisch eingestellt sind. Ich denke mal, das ist mehr so ein gefühltes Bedürfnis nach Datenschutz und nach Privatsphäre, was hierzulande vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und das fand ich also sehr interessant. Und in der Folge gab es dann halt auch mehr Demos in anderen Ländern Europas, in Österreich, was jetzt eher eins der letzten Länder war, was die Vorratsdatenspeicherung eingeführt hat, gab es ja zum Beispiel auch relativ massive Proteste, an denen Anonymous dann auch maßgeblich beteiligt war. Und das finde ich eben sehr interessant. Es gibt andere Sachen, die für Leute, die jetzt dem Staat gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, mindestens genauso problematisch sind wie die Vorratsdatenspeicherung, die aber die Masse der Bürger vielleicht nicht in dem Maße betreffen. Und demgegenüber hat die Vorratsdatenspeicherung halt doch viele Leute zum Nachdenken gebracht. Das fand ich also doch durchaus sehr interessant. Es hat mich ein bisschen, also ich, so alt bin ich noch nicht, aber es hat mich ein bisschen erinnert an der Volkszählung. Ja, das sage ich. Das hatte ich ja eben gesagt, dass es daran auch viele Leute hier in Deutschland erinnert hat. Ich habe keine Ahnung, also zu dem Zeitpunkt war ich, keine Ahnung, ich glaube, naja, noch nicht geplant oder so. Es ging bei der Volkszählung halt darum, aber dass halt die ganzen, die gab es ja schon. Ja, ich mal. Weiß, ich weiß. Na, ich wollte ja unseren Leuten das auch. Ja, gut, mach das. Also ich habe auch nicht jetzt nicht nachrecherchiert, was es genau ist, aber es ging halt darum, dass man das halt man Informationen über die Bürger festlegen wollte und dann halt wirklich über Anzahl und Geburtsdatum und. Also da wurden auch alle möglichen Daten erfragt. Damals natürlich zu einem anderen Standard als heute, weil heute man mehr Daten kriegt aus Internet und wie auch immer. Aber da gingen auch die Leute auf die Straße und haben den Leuten die Tür vor der Nase zugemacht und gesagt, mit uns nicht. Und das hat mich bei der Vorratsdatenspeicherung, genauso wie du es sagst, sind wir uns genau einig. Gut, hier der Seren TL sagt, oder die, eigentlich ist es ja ein weiblicher Name, zumindest bei Bernard Cornwell, egal. Annika, was mich interessieren würde, findest du, dass es sich überhaupt lohnt für die Ermittlungsarbeiten? 80 Millionen Euro pro Jahr, jetzt ist es hochgescrollt, da. Pro Jahr sind ja schon enorme Kosten und wenn es dann nur um 0,006% circa die Ermittlungsquote erhöht, dann ist das schon etwas zu hinterfragen, warum man es einführt. Oder um uns vielleicht gezielt zu überwachen, ich bin da in letzter Zeit schon echt skeptisch. Naja, also es geht bei sowas immer um Macht und um Kontrolle. Na klar. Und wenn sich einerseits die Leute dann ein bisschen beobachtet fühlen, dann sind sie braver. Das ist ein Vorteil. Und der andere Vorteil ist klar, vielleicht kann man mit den Daten was anfangen. Ich denke, diese Leute, die sowas befürworten, denen liegt jede Menge an Macht und an Kontrolle, sonst wären sie keine Regierungsangehörigen. Und dementsprechend wollen sie solche Maßnahmen, glaube ich, immer haben, ohne allzu groß darüber nachzudenken, ob das in dem konkreten Fall Sinn macht. Die Polizei sagt auch, dass sie das für die Ermittlungen nötig braucht. Bisher hat aber keiner geschafft, Zahlen vorzulegen, die genau das belegen. Sondern das BKA sagt das, die Polizeigewerkschaften sagen das, der BDK sagt das. Aber wie gesagt, es hat noch keiner entsprechende Zahlen festlegen können. Und klar, wenn man jetzt von diesen extrem geringen Erfolgen bei der Ermittlungsquote ausgeht, dann lohnt sich selbstverständlich nicht. Wobei man auch dann Geld zahlen müsste, wenn man es nicht einführt, dann würde nämlich die EU ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, beziehungsweise eingeleitet ist, glaube ich schon. Und dann müsste Deutschland letztendlich eine Strafe zahlen. Die wäre aber, das hat man nachgerechnet, billiger als die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung, weil sich die ganzen Server und so schließlich auch nicht von selbst zahlen. Ja, und Unknown Punkt, der übrigens froh ist, im Podcast genannt geworden zu sein, weist halt auf Indekt hin und sagt, dass die VDS eigentlich nur der Anfang ist und Indekt dann kommt. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem, ja. Jede Datenspeicherung als solche ist vielleicht noch nicht ganz so problematisch, aber wenn die ganzen Daten zusammengeführt werden, was ja mit heutigen technischen und vor allem Softwaremöglichkeiten kein großes Ding mehr ist, dann kann man extrem viel über die Leute rausfinden und dementsprechend hat man sehr viel Macht über die Leute. Das ist ohne Zweifel so. Und Indekt vernetzt halt diese Überwachungsmaßnahmen alles. Und ja, dieses Projekt sagt uns durchaus was, Rio, und ich habe da auch schon geplant, dass wir da in Zukunft mal ein bisschen näher nachhaken werden. Und also Seren schreibt nochmal, ob das wirklich wert ist, die 80 Millionen und das Risiko, also der Datenklau etc. Man könnte doch die anderen Bereiche investieren und hätte doch viel mehr Sinn. Oder also das hätte doch viel mehr Sinn. Ich glaube, um Sinn und Unsinn geht es in der Politik nicht. Ja, vor allem kommt es ja auch drauf an, für wen. Klar, für die Ermittlungsquote könnte man vielleicht sinnvollere Dinge tun, wie die Polizisten besser ausbilden oder so. Aber ich glaube, nur darum geht's ja nicht. Gebinsel fragt, wie sich die ungeheuren Kosten erklären, wenn die Provider schon jetzt die Verbindungsdaten länger speichern, als sie eigentlich dürfen. Also erstens mal speichern halt nicht alle schon 6 Monate und da braucht man entsprechend mehr Speicherkapazität und zweitens müssten im Fall einer Vorratsdatenspeicherung die Daten ja auch so gespeichert werden, dass sie erstens so abgesichert sind, dass das Bundesverfassungsgericht damit einverstanden ist und andererseits müsste es ja auch Schnittstellen geben, damit die Ermittlungsbehörden darauf zugreifen können. Ich denke mal, dadurch kommt das. Ja. Und über Indeck, das sagt der Chat ganz, also sagt der Chat im Allgemeinen, nicht der Chat im Chat, ist noch viel zu wenig informiert worden, weil das ist, glaube ich, ich habe es gelesen, das ist irgendwie 2009 oder so, wurde das, ist es angefangen heimlich und 2013 soll es abgeschlossen werden, das Projekt. Und das wird kommen auf jeden Fall. Ja, klar. Und das, da müssen wir auch eigentlich ansetzen und da müssen die Medien auch wesentlich mehr drüber berichten. Außer Future Zone hat und Gulli hat halt, glaube ich, kaum jemand drüber geschrieben, leider. Und das ist auch so eine Sache, da sind wir wieder bei der Medienkritik von vorhin, die leider zu wenig Beachtung findet. Aber ja. Die OP Indeck wird kommen, ich hoffe nicht von Anon Austria, sondern von qualifizierteren Leuten. Hallo? Ja, ich tut mir leid, ich habe gerade mit was Wichtigem im Chat angeschrieben. Nee, schreib nur. Ich dachte schon gerade. Ja, ich finde halt, also man muss halt echt, ja, wenn Annika mal ruhig ist, das ist nämlich heute Annikas Podcast. Ich finde halt, ich bin da immer so das, glaube ich, das beste Beispiel, weil ich habe zwar viel im Internet zu tun, aber ich habe ziemlich viele Leute, die halt mit dem Internet zwar mal surfen und googeln und so, aber die im Grunde sich nicht so viele Gedanken darüber machen, was sie hinterlassen. Also es gibt einen Teil, die denken, machen sich gar keine Gedanken, was sie hinterlassen für Informationen und geben irgendwie alles preis. Und dann gibt's halt einen Teil, die versuchen so anonym wie möglich zu surfen, damit nur ja überhaupt nichts rauskommt. Und ich glaube, über Indeck und Vorratsdatenspeicherung und so kriegen die halt kaum was mit. Also auch, weil die normalen Medien halt nicht... Ja, aber das ist ja der grundlegende Denkfehler. Dass man glaubt, es interessiert halt nur Nerds oder nur Leute, die technisch versiert sind. Das muss ich teilweise natürlich auch die Datenschutzbewegung ankreiden lassen, weil die das auch oft wie so ein Thema darstellen, was nur Nerds interessiert. Das ist aber Quatsch. Indeck befasst sich unter anderem mit der Überwachung von Fußballspielen, mit Kameraüberwachung von öffentlichen Plätzen und bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ums Telefonieren noch wesentlich mehr als ums Internet surfen. Ein Großteil meines Bekanntenkreises ist auch alles andere als netzaffin. Aber diese Themen sind eigentlich für Leute, die nicht viel im Internet sind, mindestens genauso relevant. Denn diejenigen, die technisch richtig Ahnung haben, die haben andere Kommunikationswege. Ja. Aber das ist, und deshalb muss man halt gucken, wie das auch in die, also zum Beispiel über ACTA, das war ja echt gut, dass da die großen Zeitungen und auch die Tagesschau drüber berichtet hat, weil einfach genug Leute mobilisiert wurden und auf die Demos gegangen sind. Ja, natürlich. Ich hoffe halt, dass es auch für die anderen Themen... Demos, ja, auch die großen Demos lassen sich halt relativ leicht ignorieren. Das ist bei Demos immer das Problem. Da gibt es dann eine kurze Notiz in der Tagesschau, wenn die Demo überhaupt so groß war, dass sie bis dahin kommt und dann ist wieder gut. Ich weiß da auch noch nicht so genau, wie man wirklich die Leute aufmerksam macht. Oder die Medien, die nicht berichten wollen, dann dazu bringt, darüber zu berichten. Das ist halt ein Problem, dass die Mainstream-Medien teilweise vielleicht gar nicht drüber über sowas berichten wollen, weil sie halt auch irgendwie dann schon zu tief im System stecken. Träumer fragt, glaubt ihr wirklich, dass durch die VDS die Regierung mehr Macht bekommt oder doch der Apparat dahinter, der nicht bei der nächsten Wahl ausgetauscht werden kann? Siehe Politiker, die nun selbst in Verdacht geraten sind. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das verstehe ich nicht, was oder der Apparat dahinter, der nicht bei der nächsten Wahl ausgetauscht werden kann. Was ist denn der Apparat dahinter, der nicht ausgetauscht werden kann? Die Bürokraten und die Wirtschaftselite. Einerseits halt die Leute, die Politiker kaufen und die Lobbyisten finanzieren, und so, die Lobbyisten. Und andererseits halt die Bürokraten, irgendwelche Polizei, Oberfunktionäre und die Leute, die in den Behörden sitzen. Okay, jetzt weiß ich auch, was er meint. Aber er meinte ja Politiker, die selbst in Verdacht geraten sind, unanständige Dinge gemacht haben. Das hat mich verwirrt. Gut, ich weiß Bescheid. Rio hat auch gerade gesagt, sind das die Herren dahinter auf dem Dollarschein? Dachte ich auch so, was ist das für eine Verschwörungstheorie? Aber so Lobbyisten und genau, das klar. Das denke ich auch sind die Mächtigsten, die dann am meisten profitieren, oder? Vermutlich, ja. Die Politiker holen sich, also das sind definitiv Leute, die viel Interesse an Macht haben. Und diese öffentliche Funktion und die Tatsache, dass sie dann halt diese 4 Jahre bestimmen können, sehr genießen. Aber dahinter gibt's Leute, die dann so richtig die Strippen ziehen, das ist klar. Und nein, ich meine ausdrücklich nicht die Juden, das ist Quatsch, das hat mit Religion gar nichts zu tun. Und ich bin jetzt auch kein Aluhut, aber natürlich gibt's da Netzwerke und Lobbyisten und natürlich haben die Leute, die in den Behörden sitzen und die in den Polizeibehörden sitzen und so auch ganz guten Einfluss darauf, wie die Dinge laufen. Nicht zu vergessen die Geheimdienste. Von daher braucht man da nicht an eine Weltverschwörung glauben. Jetzt ist der Baum weg und das Niveau stieg und der Rio ist da und er senkt es wieder. mit seinen Anspielungen auf Verschwörungstheorien. Was gibt's noch zu dem Thema? Weiß ich nicht. Was will denn der Chat noch machen dazu? Also man könnte vermutlich noch über so einiges reden, aber das, was ich konkret sagen wollte, habe ich jetzt im Wesentlichen abgehandelt. Von daher, wie gesagt, ich warte mal auf Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen vielmehr. Man muss halt, heute sind wir ein bisschen chaotisch, finde ich. Aber wir sind gut. Ja, finde ich schon. Also wir sind auf jeden Fall sehr informiert. Ja. Chaotisch gut, das erinnert mich jetzt mehr an Dungeons and Dragons. Aber ich war immer chaotisch gut. Weil brauchte ich fürs Ego und bei chaotisch brauchte ich mich nie verstellen. Der Liesel-Weppen sagt, wir sind überinformiert. Das gilt nur für Annika, für mich gilt das nicht. Hat der Chat noch Fragen? Was haben die deutschen Fernsehmedien über VDS und den Trauermarsch berichtet? Ja, das sage ich ja, dass die zu wenig berichtet haben. Hatten wir besprochen, wie und wo die Daten gespeichert werden? Ja. Ja, Herr Rio. Natürlich haben wir das. Das war sogar ganz am Anfang. Die Netzwerke haben ja auch schon genug Angst davor, dass die Menschen wie Anonymous nicht mehr steuerbar sind. Darum muss man sie umso besser überwachen. Ja, klar, natürlich. Unter anderem durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet, die halt international sind, die hierarchiefrei sind und die dezentral sind, können die Leute halt immer irgendwie über böse Dinge reden. Das hat die Regierung nicht so gerne. Und man hat auch teilweise dann so eine Art Waffengleichheit in diesem Bereich, dass beide Seiten die gleiche Verschlüsselung nutzen können, beide Seiten sich irgendwie gegenseitig angreifen können ohne Gewaltmonopol, dass man auch anonym sein kann, wenn man das denn unbedingt will. Diese Sachen gefallen natürlich der Regierung nicht. Und mit der Überwachung versucht man dem entgegenzuwirken. Das ist doch ganz klar. Weiß man, wie stark die Daten gesichert werden müssen? Mit welchen Daten kann man das vergleichen? TGKK-Daten? Keine Ahnung, was das ist. Nein, das weiß man noch nicht, weil in Österreich weiß ich es deswegen nicht, weil ich da nicht genau informiert bin. Und in Deutschland weiß ich es nicht, weil das noch nicht festgelegt worden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ein paar Vorgaben gemacht, aber wie das dann genau aussehen würde, ich vermute mal, die Daten müssen irgendwie verschlüsselt sein, aber ich weiß nicht genau, wie das dann aussehen wird. Okay, die TGKK-Daten ist die Krankenkasse von Tirol. Und die sind dann mal geleakt, vermute ich. 100.000 wurden da gehackt. Ja, Mogria hat mich gerade mal wieder total auf die Palme gebracht. Er schreibt, was sucht die Politik eigentlich im Internet? Wer zu alt ist, aufs Baumhaus zu kommen, sollte auch nicht draufkommen. Also das finde ich wieder scheiße. Entschuldigung. Nein, aber das bei Mogria Mogria ist wahrscheinlich genauso alt. Der oder die spricht nur aus Erfahrung. Nein, das ist Blödsinn. Also, sagen wir so, ich hasse das, wenn man so tut, als wäre es eine Altersfrage. Aber über diese ganze Geschichte mit dem Generationenkonflikt hatte ich in irgendeiner Datensuppe schon mal gesprochen, dass ich das, oder was im Contentcast, ich habe in irgendeinem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass ich es auf den Tod nicht ausstehen kann, wenn man so tut, als hätten die drei Parameter Alter, Freiheitsliebe und IT-Kenntnisse irgendetwas miteinander zu tun. Das ist einfach die Tatsache, dass man nur die Leute mag, die so sind wie man selbst, also die in dem Fall dann halt jung und netzaffin sind. Das ist aber Quatsch. Es gibt genauso viele Leute anderer Altersgruppen, die in puncto Bürgerrechte oder in puncto individuelle Freiheiten genauso denken wie wir, die bloß vielleicht nicht so technisch interessiert sind, wobei es auch da Ausnahmen gibt. Ich kenne auch ältere Leute, die sich super mit sowas auskennen. Ich kenne junge Leute in meinem Alter, die Informatik studieren und sagen, ihnen ist das vollkommen Hacke, sie haben sowieso nichts zu verbergen. Und das kann man einfach nicht so verallgemeinern. Und von daher halte ich das mit dem Baumhaus, das ist scheiße. Das ist Altersdiskriminierung, das ist engstirnig und blöd. Und anstatt, dass man irgendwelche Gruppen anhand von solchen Dingen ausschließt, sollte man sich zwischen denen solidarisieren, die halt den Mächtigen nicht alles durchgehen lassen wollen. So sehe ich das. Die halt nicht überwacht werden wollen und die halt diese Dinge nicht wollen, die mit der Überwachung dann in puncto Einschränkung der Meinungsfreiheit einhergehen. Mal davon abgesehen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass alte Menschen im Internet eher auf ihre Daten achten als Teenies, die bei Facebook ihre ganzen Partybilder online stellen. Das kommt hinzu, ja. Und sich dann fragen, warum der Personalabteilungsleiter bei der Lehrstelle ihn fragt, was er am Wochenende getan hat oder so. Ja. Ging's hier noch? Mogriam ist gerade am Zurückrudern und er meinte, er hätte nicht die Altersfrage gemeint, sondern dass nicht Leute darüber entscheiden sollen, die keine Ahnung haben. Naja, also dass das halt die Politiker sich mit dem Internet nicht auskennen, aber permanent Internetgesetzgebung machen. Aber das, ich denke nicht mal, das ist der Punkt. Ich denke mal, es geht nicht um Inkompetenz, sondern es geht tatsächlich um Machtgelüste. Das Ding ist auch so eine, das, also jetzt mal ernst, ich bin heute ein bisschen sarkastisch und ironisch und bla bla bla drauf, aber ich meine nicht die alte Altersfrage, sondern nur Leute sollten darüber entscheiden, die Ahnung haben. Das heißt ja, also das müsste man ja die Piraten jetzt in den Bundestag wählen, damit die Piraten, die anscheinend eine Ahnung davon haben, das abstimmen können, aber über Hartz IV haben sie dann weniger eine Ahnung, deshalb dürften die da nicht rüber. Also das ist halt nicht wirklich realistisch. Also es ist halt schon, jeder geht zur Wahl 4 Jahre und dann wählt er halt seinen Abgeordneten da. Also ich werde zu dem Thema nicht diskutieren. Aber ich habe mit den Piraten seit 2 Tagen oder so ein bisschen bin ich im Zwiespalt, weil die Sozialpiraten diskutieren gerade intern über einen Hartz-IV-Satz oder ein bedingungsloses Grundeinkommen von 457 Euro. Und das fand ich so lustig, dass ausgerechnet die Sozialpiraten dann nur 100 Euro mehr hat als den Hartz-IV-Satz für ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollten. Und mir wurde dann gesagt bei Twitter, ich wäre nicht informiert genug, weil das ja nur die Sozialpiraten sind. Aber das ist so ein anderes Thema. Ich bin am Abweichen. Was meint der Gesichtskirmes gerade? Was ist schlau von mir? Entschuldigung. Stimmt, der Avatar ist auch sehr sehr rosa. Okay. Ich glaube auch. Ich bin ausnahmsweise mal nicht völlig unvernünftig heute in der Datensuppe. Aber du bist schön am Ranten. Also ich und am Meckern. Aber ich find's gut. So gefällst du mir. anderen Fragen? Ich glaube nicht, oder? Also ich diskutiere jetzt nicht über das, Möbsen 855 und Möbsen 820. Ja, wir diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen irgendwann anderes Mal. Das gehört ja nicht hin. Ich bin da schweifen sollen. So. Und ich glaube, das war's, oder? Oder hast du noch was? Nein, von mir aus jetzt nichts mehr. Wobei das, ich habe vorhin gehört, wir kriegen vielleicht noch einen Überraschungsgast. Und ich würde jetzt gerne mal den Jackal fragen, wie es damit jetzt aussieht. Ist der überhaupt da? Oder prügelt der sich schon wieder? Vermutlich. Also ich nehme aus der heutigen Sendung mit, Vorratsdatenspeicherung ist böse, weil die Daten 6 Monate gespeichert werden von allen ohne Verdachtsmoment. Sie nicht wirklich, also man kann nicht davon ausgehen, dass sie sicher gelagert werden. Also heißt es, man könnte sie hacken und wie auch immer. Wenn die Machtverhältnisse sich ändern, könnten sie missbraucht werden. Und deshalb ist es schlecht. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst soweit. Und was man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, ist halt tatsächlich dieser Einfluss, den es auf das Verhalten von entsprechend sensiblen Leuten hat. So nach dem Motto, ich habe jetzt Angst, dass ich überwacht werde und bin dementsprechend dann lieber vorsichtig, was ich sage. Wie gesagt, es gibt halt Bekloppte wie mich, die reden dann im Podcast permanent subversives Zeug, auch unter ihrem Namen und alles, aber es gibt halt viele Leute, die sowas nicht tun und das muss man ja auch respektieren, finde ich. Der Lieselweppen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Tag, Post. Was können wir für dich tun? Ich mache es kurz, weil es ja schon spät und so. Stichwort Datensammlung. Sag mal, kastest du aus dem Badezimmer? Ach, jeder fragt das, verdammte Hacke. Dieser Raum hat immer noch 5 Meter. Nee, es ist, nein. Es ist auch egal, es wird nicht besser, solange ich kein Headset habe. Dann kauf dir mal eins. Nee, ich sollte ja eigentlich lieber nicht, gar nicht. Am Ende fallen ihm auch die Ohren ab, so wie mir. Oder alle flamen, dass er ins Mikro atmet. Nee, ich habe ja wenigstens einen Kopfhörer auf. Da könnte jetzt nur noch irgendwie so ein Mikro dran sein. Ist es aber nicht. Ja, das ist ja bei mir auch immer. Ja, es ist eigentlich, na, ist auch egal. Komm, lass mich mal. Das ist eigentlich ganz nett, weil passt eigentlich perfekt zum Thema. Die Frage ja, dann ist, warum. Sag doch endlich jetzt mal. Warum man solche Datensammlungen grundsätzlich eigentlich vermeiden sollte. Also ich bin natürlich auch, wie jeder normale Mensch, gegen diese Vorratsdatenspeicherungsgeschichte. Mitunter einfach aus dem Grund, weil die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Daten auch sicher gelagert werden, mitunter einfach die Falschen sind. Das ist ein bisschen das Problem. Also, was habe ich zu erzählen? Aktuell geistert ja so die elektronische Gesundheitskarte durch die Medienlandschaft. Und ich weiß nicht, ob einige von euch schon so einen Schrieb bekommen haben von der Krankenkasse. Hier, wir brauchen mal ein Passbild von dir, schick mal rüber. Oder im Falle von meiner Krankenkasse, du brauchst uns das gar nicht schicken. Wir haben da hier so ein Webportal und einen Upload-Mechanismus. So. Jetzt bin ich ja qua meines Berufs irgendwie jemand, der sowas kaputt machen kann, beziehungsweise immer gerne mal guckt, ob sowas kaputt ist. Und bei Upload-Mechanismen ist eigentlich, also ich habe selten einen gesehen, der wirklich so funktioniert hat, wie der Programmierer sich das gewünscht hat. Die Dinger sind eigentlich fast alle im Arsch. So. Ja, und ich bin jetzt in Deutschland, habe schlechte Laune und dachte mir so, ja gut, guckst du mal drauf, bevor ich mein Bild da hochlade. Ja, und das Ding explodierte gefühlt auch schon nach einer Minute. Also das ist richtig hart kaputt. Und das ist eine Krankenkasse, die hat 7 Millionen Mitglieder aktuell. Also das ist nicht irgendwie so, das ist schon eine der großen. Und da muss man sich mal grundsätzlich vorstellen, da gibt es also Gesetze, die dann sagen, so hier, ihr müsst das mal machen, ihr müsst das umsetzen. Aber die Leute, die das umsetzen müssen, die haben zum einen überhaupt keine Ahnung, was sie da tun. Und zum anderen nehmen die halt überhaupt kein Geld in die Hand, um Leute drauf gucken zu lassen, ob sie das richtig getan haben, was sie denn da tun sollen. Und das ist eigentlich echt richtig hart traurig. Also es hat mich heute Mittag auch wirklich wütend gemacht, weil ich habe dann auch bei der Hotline angerufen und gesagt so, hey, ich rufe wegen der elektronischen Gesundheitskarte an, kam so die Frage, ja, funktioniert die PIN nicht, die wir Ihnen zugeschickt haben? Das ist ja öfter der Fall. Ich so, nee, das ist es nicht. Die funktioniert, aber die ganze Webseite ist kaputt. Und beziehungsweise das Sicherheitsmodell dahinter ist einfach nicht vorhanden. Oder es ist vorhanden, aber es ist schlecht. Es ist richtig schlecht. Mit anderen Worten, da hat einfach jemand einen guten Gedanken gehabt und hat den, nee, der Gedanke war auch scheiße. Also er hat einen scheiß Gedanken gehabt und den auch noch schlecht umgesetzt. So. Wer wären denn die Richtigen zum Datensammeln, wenn du sagst, das machen die Falschen? Die Richtigen zum Datensammeln? Ja, das also. Die angefangen mit, Achtung. Das machen die Falschen. Naja, ja, das Problem ist halt, es ist im Internet tatsächlich so, im Vergleich zu jeder anderen zu jedem anderen Sicherheitsszenario, wie beispielsweise eine Burg oder Stadt zu belagern, dass die Verteidiger eigentlich immer im Nachteil sind. In einem realistischen Szenario, was du in einem normalen Krieg hast, wie gesagt, du belagerst eine Burg oder so, da sind die Verteidiger immer im Vorteil, weil sie halt nur verteidigen müssen, die müssen sich eingraben und die Gegner müssen rein. Aber im Internet ist es halt genau umgekehrt. Die Angreifer sind eigentlich immer im Vorteil, weil die Verteidiger alles sicher machen müssen, jede kleinste Lücke finden. Die Angreifer müssen aber nur ein einziges Mal Erfolg haben, dann sind sie drin. Und dementsprechend sind die Angreifer eigentlich ohnehin immer schon im Vorteil. Und da wir jetzt alle wissen, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt, im Internet aber reicht, wenn jemand das 0,01 sonst was Prozent findet, was halt fehlerhaft ist, kann man sowas eigentlich nicht so machen, dass man wirklich ausschließen kann, dass die Daten abhanden kommen. Ja, also stimme ich dir zu. Und vor allen Dingen dadurch, dass sie eben abhängig doch von immer vom politischen System sind, in dem Kontext, in dem die Daten dann benutzt werden. Und der ist halt einfach variabel. Und ich will jetzt nicht irgendwie mit der Nazi- und Hitler-Geschichte wieder anfangen, aber grundsätzlich halte ich Datensammlungen für immer abzulehnen, aus diesem Grund, das Regime kann sich ändern. Man wünscht es sich vielleicht sogar manchmal, jetzt nicht in die Richtung von einer Diktatur, aber es kann dir halt keiner garantieren, dass mit den Daten danach kein Schabernack getrieben wird. Auf die eine oder andere Art. Genau, aber das habt ihr nämlich auch schon. Selbstverständlich. Ja, das hatten wir ja auch schon gesagt. Ja, klar. Genau. Ja, das war so eigentlich so meine Geschichte, die mich mal wieder komplett desillusioniert hat. Das war so der, also war halt echt ein Knaller. Also ich muss jetzt in dem Falle sagen, das, was ich da bis jetzt aus der Passwortdatenbank des Servers rausgeprügelt habe, das ist halt, das waren Mitarbeiter von IBM, also die das falsch gemacht haben. Das war der Dienstleister. Die sollten aber in der Lage sein, so ein Lotus-Notes-System richtig aufzusetzen. Ich meine, ist ja von denen, weißt du? Ja, das war so meine Nerd-Geschichte am Abend. Das ist wieder so die Rubrik IT-Security gone wrong, und zwar completely. Würde ja jetzt mein Revoluzzer-Herz mal fragen, was kann ich denn dagegen unternehmen? Also du, ich habe heute schon irgendwie über Twitter rausgetwittert, so ich rate jedem, den Upload-Mechanismus erstmal nicht mehr zu benutzen. Aber ja, das ist auf jeden Fall kein Fehler. Aber grundsätzlich ist das ja eigentlich eine ganz andere Sache. Die Frage ist, wenn es an dieser Stelle halt schon hakt, wie sieht denn eigentlich grundsätzlich so die Datensicherheit intern in dem Konzern aus? Also da hat vorhin jemand im Chat eigentlich eine gute Frage gestellt. Was würden denn eigentlich Firmen dafür bezahlen, wenn sie mal so die Krankendaten ihrer Mitarbeiter bekommen würden? Weißt du? Ich denke mal so einiges, weil dadurch kann man ja dann zum Beispiel gucken, ob jemand irgendwelche gesundheitlichen Risiken hat, von denen man nichts weiß, und dementsprechend dann den vielleicht nicht auf eine wichtige Position befördern oder dementsprechend den vielleicht eher kündigen. Mhm. Noch interessanter wäre natürlich, die Daten von Bewerbern rauszukriegen, bevor man die einstellt. Das ist richtig so. Ob das irgendwie impotente Langzeitalkoholiker mit Nikotinsucht sind, ihr wisst ja. Ja. Der Jarkill, nee, es war keine SQL-Injection und auch nicht irgendwie so eine andere Schweinerei. Der Jarkill ist kein, du hast gerade nicht den Jarkill beschrieben gehabt, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, du kamst gerade mit deiner Beschreibung dann der Jarkill. Achso, da hat einer gefragt, wie hat man denn reagiert? Also das Problem ist, ich bin da heute in der Hotline gelandet und diese Frau hat natürlich Callcenter-Agent kein Schimmer von dem, was ich da gesprochen habe. So, also habe ich ihr gesagt, genau, das habe ich Ihnen ja auch am Anfang gesagt, Sie verstehen das nicht, was ich Ihnen sage. Ist denn jemand aus der IT-Abteilung da, mit dem Sie mich verbinden können? Nee, ist ja Sonntag. Ich so, gibt es denn da eine Notfallnummer? Nee, Sie müssten dann morgen wieder anrufen. Na gut, rufe ich halt morgen mal an und guck mal. Aber das ist eine interessante Frage. Also ich mache sowas grundsätzlich, wenn ich das mache, anonym. Das bedeutet, die erfahren meinen Namen nicht und die erfahren auch meine Nummer nicht, weil ich eben aufgrund so einer Geschichte mit einem größeren Unternehmen schon Probleme bekam. Die haben halt nicht Danke gesagt, sondern mir daraufhin ihre Rechtsanwälte auf den Hals gehetzt. Und das war dann sehr, sehr unangenehm. Du meinst, wenn du da anrufst und sie auf diese Sicherheitslücken hinweist? Ja, wenn man denen eine E-Mail schreibt und sagt so, hey, irgendwie Software X von euch, die gefühlt das Internet betreibt, ist kaputt und man kriegt halt wochenlang keine Reaktion des Herstellers, dann hat man die Möglichkeit, dass man halt die Sicherheitslücke einfach mal public macht und einen Exploit dazulegt. Oder man lässt es halt einfach. Und ich bin dann jemand, der halt irgendwie eine Frist oder ein Ultimatum setzt und dann meistens mit der Sicherheitslücke dann nach draußen geht. Also dieses Responsible Disclosure, wie es genannt wird, dass man halt wirklich in Absprache mit dem Hersteller Sicherheitslücken veröffentlicht, das ist halt hinreichend ätzend, weil viele Unternehmen das irgendwie sehr, sehr, sehr leicht sehen. Also die kümmern sich da halt einen Scheiß drum. Aha. Irgendwie Fragen? Keine Fragen? Ich überlege gerade, ob du dann wirklich die Daten, also wenn du auf die Sicherheitslücke aufmerksam machst, die Daten von Unschuldigen dafür nutzt, um der Firma eins auszuwischen. Nochmal? Du hast doch gerade erzählt, dass du dann nach einem bestimmten Zeitraum auf die Sicherheitslücke hinweist. Ja klar, sicher, Logo. Und nicht mit der Firma. Wie tust du dann mit den Daten oder den zugänglichen Daten spielen oder wie Gott behüte, nee. Also ich zum Beispiel, ich habe mir halt diese unter Linux etc PassWD heute auf diesem Server angeguckt, aber ich bin halt nicht an die eigentlich interessante Datei rangegangen, das ist nämlich die Shadow-Datei. An die etc Shadow, genau. Und an die kommt man auch nur dran, wenn dieser Server mit Root-Rechten läuft. Und das ist eine Sache, das probiere ich nicht aus. Also mir hat es gereicht, dass ich da überhaupt schon an die PassWD dran kam. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das eigentlich schon komplett broken ist, was die da haben. Und das reicht eigentlich auch, um schon zu meckern, weil die Schutzmechanismen, wenn überhaupt, da einfach nicht greifen oder falsch implementiert sind. Ja, da kann man dem Chat, der Chat im Chat hat halt geschrieben, da ist halt der Ruf wichtiger als die Sicherheit. Oder der Ja, das kann durchaus sein. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, sicher. Man will einfach nicht zugeben, dass was im Argen liegt und dementsprechend versucht man es totzuschweigen. Das ist ja jetzt leider auch kein neues Phänomen. Das ist angesagt. Das ist halt in Zeiten, wo dir dann aber, wenn die Software weit verbreitet ist, plötzlich irgendwie der Shitstorm in deinen Twitter-Account reinregnet, weil sie dir die Webseiten oder weil deine Forensoftware gerade weltweit explodiert. Also die haben das dann mittlerweile verstanden. Aber interessanterweise, je größer die Firma gefühlt, desto langsamer die Response-Times bei solchen Geschichten. Also ich finde es immer faszinierend. Und jetzt bin ich wirklich mal morgen gespannt, ob ich dann, ja, dann schreiben Sie noch mal eine E-Mail an die IT, hier so IT at supergroßekrankenkasse.de. Furchtbar. Also da stelle ich mich eigentlich jetzt schon auf gefühlte Wochen ein, bis da irgendwas passiert. Und in der Zwischenzeit laden da halt die Leute ihre Bilder hoch und liegen dann irgendwie auf dem Server in der Datenbank drin. Ja, ich denke mal, das Thema IT-Sicherheit und Datensicherheit hat da einfach nicht viel Priorität. Und da sage ich, also mal davon abgesehen, dass natürlich jede Firma einen bräuchte, der sowas macht, muss da ganz klar der Gesetzgeber ran. Wenn die das eigenständig nicht hinbekommen, dann müssen halt die Auflagen geändert werden. Also du kannst nicht die Leute dazu verdonnern, die Daten zu sammeln, ohne sie gleichzeitig dazu verdonnern, das so zu tun, dass nicht jeder dahergelaufene Idiot wie ich da hinkommt und den Server gerade mal wegownt. Naja, also ich weiß nicht, Gesetze und Polizei und so lösen jetzt auch nicht jedes Problem. Und wir wären wieder bei dem Punkt, den vorhin, glaube ich, wenn ich es finden würde und den Namen lesen würde, könnte ich das sagen, der im Chat schon angesprochen wurde die Leute in der Politik wissen ja selbst nicht, worum es da geht und haben auch keine Ahnung von dem Thema Sicherheit im Internet. Also da würde ich mich nicht so unbedingt darauf verlassen, dass sie keine Ahnung haben, worum es geht. Die wissen genau, worum es geht, nämlich darum, dass das Internet ihnen Angst macht und dass sie es dementsprechend kontrollieren wollen. Die wissen zwar technisch vielleicht nicht so viel Bescheid, aber ich würde mich davor hüten, das Ganze als Inkompetenz darzustellen. Naja, es geht aber da bei den Sachen geht es aber meistens nur darum, so viele Daten wie möglich über die User zu erfahren, aber nicht die Sicherheit zu erhöhen über die User-Daten. Also es wird ja nicht bei so einer Gesundheitskarte gesagt, okay, aber die Uploads und bla bla bla müssen mit der und der Sicherheitsvorkehrung getätigt werden. Nein, natürlich nicht. Nur ich finde es halt problematisch, immer so zu tun, als wäre die Politik einfach total inkompetent. Wenn es das nur wäre, dann könnten sie einfach Experten danach fragen, was sie machen sollen, könnten das machen und alles wäre gut. Nur sie sind einerseits beratungsresistent, weil Leute, die in die Politik gehen, nun mal eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben, dass sie sowieso glauben, sie hätten immer recht. Und andererseits wollen sie halt um jeden Preis diese Kontrolle haben. Völlig egal, ob das Sinn macht oder nicht. Ich erinnere mich dabei halt, es gab irgendwann mal, ich glaube, das war als die alte, da in der alten Regierung war das, da ist die... ich weiß nicht, Däubler Melin hieß die oder so. Däubler Melin. Ja, genau. Das war eine Regierung, die habe ich schnell vergessen wollen. Wurde gefragt, was ein Browser ist. Richtig, ja. War das nicht die Zypris, die nicht wusste, was ein Browser ist? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, aber sie hat sogar ihre Einer von den beiden war gefragt. So. Also auf jeden Fall war sie zuständig und sie ja. Da kann man sich dann wunderbar im Internet drüber amüsieren. Bloß vielleicht hat man sie auch in dem Moment bloß kalt erwischt. Ich bin manchmal auch einfach verpeilt. Und mir fällt irgendwas Einfaches nicht ein. Also jetzt aus so einer Szene dann ableiten zu wollen, dass die keine Ahnung haben. Außerdem wäre das nicht schlimm. Wenn sie nur inkompetent wären, dann könnten sie einfach Leute fragen, die Ahnung haben. Und könnten sich von diesen vernünftig beraten lassen. Das wäre doch überhaupt nicht das Problem. Man muss nicht über alles Bescheid wissen. Und das Ding halte ich eben auch für ziemlich idealistisch gesehen, dass man sagt, ja, Politiker können sich ja Berater holen und können sich informieren. Also wenn ich mir angucke, was für Berater sich die Merkel holt bei der Banken- und Schuldenkrise, dann sind das die eigentlich dafür verantwortlich sind. Und die erzählen der dann auch nur den Mist, den die übermittelt bekommen wollen. Die erzählen dann nicht, ja, es gibt dann die Lösung und die Lösung und die Lösung und sie können sich und macht da eine konstruktive Beratung und Kritik aller möglichen Dinge. Das sind dann Leute mit Interessen, die da auch sind und dann die richtigen Sachen vorbringen, also oder die Sachen in ihrem Interesse vorbringen. Was aber nur daran liegt, dass diese Leute die Politik eh schon mitkontrollieren und nicht daran, dass die Politiker es nicht besser wüssten. Ja, aber das mit den Beratern, es ist halt einfach zu, ich würde manchmal, also okay, ich muss aber ehrlich sagen, ich rede mir da die Politik schön, indem ich sage, die sind einfach so doof. Nee, glaube ich nicht. Das wäre eigentlich vermutlich noch besser. Aber ja gut, ist egal. Also wenn die Stadtverordnete in Frankfurt hier repräsentativ für die Bundestagsabgeordneten gelten können, dann sind die echt doof. Die Stadtabgeordneten. Natürlich gibt es manchmal Inkompetenz, aber ich halte Inkompetenz nicht für das Hauptproblem, ehrlich. Was hältst du für das Hauptproblem? Kontrollwahn, okay, und Beratungsresistenz. Auf einer anderen Ebene noch andere Dinge, aber das zählt unter die Sachen, die ich hier ungern diskutieren möchte. Okay. Haben wir dann noch was? Weiß ich nicht. Hat unser Gast noch was? Warte mal, Julp, ich wurde hier an. Fragen sieht halt wie Unwissenheit aus und wird häufig als Autoritätsverlust interpretiert, beziehungsweise es wird befürchtet, dass das so wahrgenommen wird. Naja, ja, man darf aber das ja nicht ist doch genau das, was ich sage. Es geht diesen Leuten einfach tatsächlich nur daran, dass es so aussieht, als hätten sie Ahnung, dass es so aussieht, als könnten sie alles bestimmen, dass sie um jeden Preis die Macht behalten. Und ich sag ja, das Problem ist nicht Inkompetenz. Man kann einfach nicht alles wissen. Bloß wenn Politiker halt eher wissenschaftlich denken würden, oder wenn sie einfach ganz normale Leute wären, dann wüssten sie, dass sie nicht allwissend sind und könnten einfach nachfragen. Aber jemand mit einer normalen Persönlichkeitsstruktur wird, glaube ich, nicht Politiker. Naja, das Ding ist, so ist es ja. Also man darf ja nicht vergessen, die Politiker, egal wo, ob es jetzt im Bundestag ist, im Landtag oder im Stadtparlament oder wie auch immer, die haben schon ihre Mitarbeiter, die recherchieren und dann die ganzen Anträge und so. Also die Politiker, also so ein Eigner, wie es jetzt im Dings, die macht nicht viel ihre Arbeit, die ist dafür da, die Sachen an den Mann zu bringen, in der Partei irgendwie und dann mal vor der Medien irgendwie zu diskutieren. Und wenn es dann irgendwann mal einen Untersuchungsausschuss wie beim Joschka Fischer gibt, dann darf der den Kopf hinhalten, ja. Aber die haben schon ihre Leute, die sich auskennen. Aber keiner stellt sich hin und sagt, okay, ich habe keine Ahnung, ich hole Ihnen mal den Hans Stefan, der für mich das recherchiert hat, der erklärt Ihnen das mal. Macht ja keiner, weil die einfach, das ist ein Politiker. Müsste man ja auch nicht. Man müsste sich da nur vorbereiten und müsste es selber so begriffen haben, dass man es erklären kann. Aber wie gesagt, das ist meines Erachtens jetzt nicht das wirkliche Problem bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist auch nur so ein Nebenthema, um eigentlich noch nicht fertig zu machen, obwohl wir eigentlich fertig sind, oder? Weil die Sapt-Uhr kommt zu spät. Wir waren heute eigentlich Datensuppe-Content-Cast und auch kein Porncast. Irgendwie. Also eigentlich Datensuppe, aber wir sind fertig, oder? Ja, das kommt darauf an, ob jetzt noch irgendwelche Themen gibt, über die unsere Hörer gerne noch reden wollen. Wie gesagt, von mir aus sind wir eigentlich mit allem Wichtigen dann durch. Man kann natürlich über dieses Thema in aller beliebiger Länge, Breite und Tiefe reden. Wir werden ja darüber nochmal diskutieren müssen, weil es kommt ja nochmal. Das, also halte ich, das wäre eigentlich noch ein interessantes Thema. Glaubst du, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland jetzt wieder eingeführt wird? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich habe eine Meinung. Ja, ja, dann sag's. Viel Erfolg. Ach so, das ist die Meinung, die ich auch schon vor Jahren vertreten habe. Das Problem ist ja, dass das eine Richtlinie der EU ist, die da umgesetzt worden ist oder werden sollte. Und das ist jetzt mal so der Präzedenzfall, wo das Bundesverfassungsgericht den Leuten den Stinkefinger zeigt und sagt, so geht das nicht. Und aber die quasi jetzt überstehende Instanz sagt, das muss aber so. Und dass das darauf mal rauslaufen wird, das war eigentlich absehbar und zwar seit vielen Jahren. Natürlich kommt es irgendwann wieder auf den Tisch. Und wenn wir uns als Volk permanent alles in dieser Richtung gefallen lassen, also auch Stichwort jetzt alles, was so Richtung aus der EU kommt, ja, dann wird das so weitergehen, bin ich fest davon überzeugt. Also irgendwann muss man halt mal dann aufstehen und ein bisschen mehr auf die Straße gehen und die Wohlfühlzone wirklich hinter sich lassen. Dann wird dann halt mal irgendwie, sieht es dann vielleicht mal aus wie in Frankreich, die sind ein bisschen aktiver, was ihren Missmut angeht, um den zu äußern. Aber grundsätzlich sehe ich dann natürlich schon das Problem, dass du quasi nationale Politiker hast, die dann quasi über das Europaparlament ihre eigenen Interessen wieder durchboxen. Das ist ja auch hierbei passiert. Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass die Interessen des Europaparlaments oder der EU-Kommission die Interessen der nationalen Regierungen sind. In dem Fall auf jeden Fall, klar. Weil, also die Europaabgeordnete wählen wir bei der Europawahl. Das sind unsere Repräsentanten da. Ja. Das sind unsere Repräsentanten, also wir sind dafür mitverantwortlich, wen wir ins Europaparlament wählen. Und die EU-Kommission setzt sich aus den Regierungschefs und Chefinnen der nationalen Staaten zusammen. Ja, da möchte ich auch gerne noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Bei uns in den Kommentaren wird sehr oft so dargestellt, als wäre das die böse EU, die dann Deutschland irgendwelche Dinge aufdrückt. Dann heißt es so Zeug wie EU-DSSR oder Deutschland sollte halt mal austreten oder Deutschland sollte eh machen, was es will, weil die das alles finanzieren. Davon abgesehen, dass so ein Blödsinn nationalistisch und populistisch ist, ist es auch schlicht faktisch nicht korrekt und uninformiert, weil nämlich Deutschland damals ganz maßgeblich sich mit für die Vorratsdatenspeicherung eingesetzt hat, damit die Politiker hinterher nach Hause kommen konnten und sagen konnten, tut uns leid, die böse EU drückt uns das auf und wir können gar nicht anders. Und das ist nämlich auch das passiert, also es wird bei allen anderen Entscheidungen genauso passieren, meiner Meinung nach, wie bei ACTA, wo dann sich eine Schnarrenberger oder wie sie auch immer heißt, ich versuche die auch zu verdrängen, sich hinstellt und sagt, ey Leute, beruhigt euch, wir entscheiden das nicht, wir schieben es mal zur EU und lassen die EU das machen. Und in der EU sind es aber gerade diejenigen, die entweder parteimäßig auch in einem Fraktionszwang stellen, ob das jetzt die europäischen Liberalen sind oder die europäischen Linken oder die europäischen Sozialdemokraten, ist ja egal, oder es ist die Merkel, die in der EU-Kommission sitzt. Also deshalb, dieser große Begriff EU fällt mir auch immer auf. Die böse EU, dabei ist das wir. Das ist Quatsch, klar. Ja. Gut, noch weit. Ich bin der Meinung, ich bin halt mir nicht sicher, ich habe gelesen, es gibt ja diese Freeze, wie heißt die? Quick Freeze. Ja, das wäre ja die momentane Möglichkeit, die gerne umgesetzt werden wollte. Das ist eine Möglichkeit, wenn jemand einen Verdacht hat, dann die Daten zu holen. Wird aber abgelehnt von der EU. Und das wurde irgendwo erwähnt bei den Sachen, die ich schnell gelesen habe, dass die EU sowieso was daran noch ändern möchte, an den Richtlinien zur Vorratsdatenspeicherung. Das ist vollkommen korrekt, ja. Es hat eine Evaluation innerhalb der EU gegeben, die halt auch diese massiven Mängel festgestellt hat, unter anderem bei der Rechtssicherheit. Es gab das Problem, dass die Länder das sehr unterschiedlich umgesetzt haben. Und es gab das Problem, dass das auch mit der Amtshilfe zwischen den Ländern nicht wirklich funktioniert hat, sodass halt die Vereinheitlichung und die bessere Strafverfolgung innerhalb der EU auch nicht funktioniert hat. Plus es gab tatsächlich auch Datenschutz- und Bürgerrechtsbedenken. Und es war auch gar nicht sicher, ob das mit der EU-Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Und dementsprechend will man überarbeitete Richtlinie veröffentlichen oder will diese Richtlinie sogar ganz kippen. Aber in der Zwischenzeit sollen natürlich die Länder die alte Richtlinie ganz brav trotzdem umsetzen. Deshalb weiß ich nicht, was passiert ist, wenn die BRD auf Zeit spielen würde, ob es dann nicht irgendwie zeitlich sich ändert. Oder, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, sie kommt auf jeden Fall so in der Art, wie sie vorgesehen ist. Ich würde aber sagen, sowas Ähnliches kommt auf jeden Fall. Und wenn es nur ein bisschen abgeschwächt oder geändert ist oder so. Klar. Ja. Jupp. Sind wir uns alle einig, oder? Weitere Fragen aus dem Chat noch? Nee, der Chat ist ruhig. Ja, aber da hieß es eben, es gäbe noch Fragen eventuell. Naja, ich gebe denen mal einen Moment zum Tippen. Nee, ich stimme euch da schon weitgehend zu. Ich denke, früher oder später wird man nochmal einen Versuch machen, das wieder einzuführen. Zumal ja die Rechtslage gar nicht günstiger sein könnte. Ich habe damals bei dem Bundesverfassungsgerichtsurteil schon gar nicht verstanden, warum die Datenschutzbefürworter bzw. die Gegner der Vorratsdatenspeicherung das als Sieg gefeiert haben. Weil halt die EU-Richtlinie gar nicht angetastet wurde und weil im Gegenteil ja damit ganz klar dann im Gegenzug gesagt wurde, die EU-Richtlinie selber ist verfassungskonform. Und dementsprechend, wenn es jetzt nochmal kommt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Und von daher ist ja eigentlich die Lage in Deutschland für eine Vorratsdatenspeicherung im Moment ziemlich günstig. Also die EU-Kommission schreibt, Plörre ist nicht wirklich demokratisch legitimiert, das sind Abgesandte. Nein, die EU-Kommission, wenn mich jetzt mein politikwissenschaftliches Studium nicht verlässt und ich lerne das erst in einem halben Jahr für meine mündliche wieder, sind das alles unsere Regierungschefs. Das heißt, die Merkel ist in der EU-Kommission, der Sarkozy, bla bla bla. Das sind alles die Leute, die von unseren Parlamentsabgeordneten dann ernannt wurden. Sprich, wir haben die indirekt mitgewählt. Gut, Laxo sagt gerade, dass zig EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland laufen und dass die Tatsache, dass bei der Vorratsdatenspeicherung dann plötzlich geschrien wird, dass es schlimm wäre, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren läuft, ein vorgeschobener Grund wäre, ist durchaus sehr wahrscheinlich und sehr plausibel. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, in dem Fall der Deutsche, weist auch immer wieder darauf hin, dass in der Zeit gegen Deutschland, ich glaube, 18 Vertragsverletzungsverfahren laufen. Von den anderen 17 hört man aber nichts. Wahrscheinlich geht es da um den Krümmungsgrad von Bananen oder den Import von Karamellbonbons oder so. Natürlich ist das ein vorgeschobener Grund. Auf einmal dann zu sagen, wir sind ein Rechtsstaat und wir müssen uns an EU-Recht halten, das ist einfach lächerlich. Also tut mir leid. Dann sollen sie erstmal sich über die anderen 17 Verfahren genauso aufregen, was natürlich kein Mensch tut. Das ist einfach ein Mittel zum Zweck, sehe ich auch so. Gut. Die Mitglieder der Kommission werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten nominiert und vom Europäischen Parlament bestätigt. Sind wahrscheinlich dann doch nicht die Regierungschefs, aber im Grunde sind sie die Handlanger der Regierungschefs. Im Grunde nur ein verlängerter Arm. Wollte ich nur mal erwähnen, weil das hier ist nicht das gleiche wie die Regierungschefs. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Im Gegensatz zu dir bin ich nur Technikerin. Nein, ob das jetzt von der Regierung einer abgesandt ist, weil die Merkel auch mal in Deutschland pausieren muss oder stationieren muss. Im Grunde machen die das, was die Regierungschefs wollen. So, weiter, was wolltest du noch sagen? Ja, Seren hat noch darauf hingewiesen, dass wenn man als Deutscher jetzt ein Telefon- oder Internetvertrag in Österreich, hätte man auch gegen die dortige Vorratsdatenspeicherung klagen könnte. Wobei ich vermute, dass das eher wenige Leute betreffen dürfte. Das wollte ich aber nochmal kurz mitgeteilt haben. Kann ja sein, dass irgendeiner unserer Zuhörer aus irgendeinem Urlaub oder was da noch einen entsprechenden Vertrag hat. In dem Fall würde den das betreffen. Ja, er oder sie, ich habe das immer noch nicht raus, meint, jeder zählt und we are Legion. Ja, klar, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich da über jeden freuen, der da sich an der Klage beteiligt. Ja, es haben sich schon über 6.000 Personen misslang beteiligt. Na, mal gucken, ob die den deutschen Rekord schlagen, da bin ich gespannt. Gut. Was? Es ist schon gesagt worden, dass in Österreich die Prepaid-Handys nicht registriert werden müssen. Nein, wurde noch nicht gesagt. Aber jetzt hiermit. Ja, das ist übrigens anders als in Deutschland. In Deutschland musst du dich registrieren, wenn du nur eine Prepaid-Karte kaufst. Bloß irgendwie kann man das eigentlich immer noch online machen. Früher konnte man das zum Beispiel bei Media und Mobile, bei Aldi-Tarif, konntest du es online machen. Und irgendwie hatte Wolfgang Schäuble dann auf einmal, glaube ich, ein paar tausend Mobiltelefone. Ja, weil jeder dessen Adresse genommen hat. Also ich hab's damals nicht gemacht. Ich habe meins ganz brav auf meinen Namen registriert. Was mir auch völlig Hacke ist. Es weiß sowieso jeder, dass ich bin. Aber zum Beispiel, als wir das Pressehandy für die Demo gehabt haben damals, da haben wir auch so ein Starter-Set von denen gekauft. Das habe ich auf Wolfgang Schäuble registriert. Wobei das eigentlich mehr aus Gag war. Wenn die wissen wollen, wessen Handy das ist, dann kriegen die es vermutlich raus. Aber ich hatte halt mal Bock, das zu machen. Du hast sowieso schon deinen eigenen Verfassungsschützler. Das weiß ich. Du brauchst ja keine Vorratsdatenspeicherung. Nein, das habe ich doch gesagt, dass es mir mittlerweile sowieso egal ist, weil mein Ruf sowieso schon ruiniert ist. Ja. Das habe ich ja gesagt. Mir persönlich ist das vollkommen wurscht. Aber deshalb verliere ich ja nicht aus den Augen, was es für den Rest der Gesellschaft bedeutet. Wenn mich der nicht interessieren würde, dann wäre mein Ruf ja wieder nicht ruiniert. Also, ne? Der CCC hat autonome Netzgeräte, Surfportatos, entwickelt, um ein autonomes Netz ohne Provider aufbauen zu können. Wäre das eine Möglichkeit, die VDS im Notfall zu gängeln? Wäre es auf jeden Fall. Da könntest du ja so eine Art Darknet darauf bauen. Ja, du das. Okay, also raus und wieder rein. Jetzt wird heute doch der Porncast. Ja, du klingst sehr männlich. Hallo, mein Name ist Annika. Ja. Ja, also klar, damit könnte man so eine Art Darknet aufbauen und damit könnte man auch die Vorratsdatenspeicherung umgehen. Das ist ja quasi wie in Little Brother, wer dieses Buch gelesen hat. Da wurde dann ja mit irgendwelchen Xboxen oder so wurde auch ein alternatives Netzwerk aufgebaut, über das man dann unüberwacht kommunizieren könnte. Natürlich würde sowas dann funktionieren. Bloß haben die Möglichkeit dann auch wieder bloß die Leute mit den entsprechenden technischen Kenntnissen. Ja genau, Little Brother, das Buch von Cory Doctorow. Ich fand's so ganz interessant, war ganz nett. Das Ende hat mich gestört und diese Sache mit dem Generationenkonflikt hat mich gestört, aber ansonsten war's okay. Ach, wir machen mal gerade Buchempfehlung. Ich lese auch noch einen netten Roman von, Achtung, jetzt nicht schlagen. Er war zumindest einer der Chief Architects von Windows 7 und zwar Mark Rusinowitsch. Der hat eigentlich so die Bibel geschrieben, Windows Internals, und jetzt ein Roman, der heißt Zero Day. Halte ich echt für lesenswert, ist nett, schön geschrieben, schöner Cyberkrimi, macht Spaß. Okay, ist jetzt nicht so mein Genre. Ich habe Little Brother damals auch mehr so gelesen, weil das halt in der Datenschutzbewegung als sehr heißes Teil galt. Aber kann man ja mal als Empfehlung geben. Vielleicht sind viele unserer Zuhörer dazu geneigt, da könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Und natürlich, wenn man mit Windows arbeitet, Windows Internals von Mark Rusinowitsch, Band 5. Ich glaube 1400 Seiten. Ich habe nur ein Band 4 hier. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Oder sind wir durch? Ja, also wie gesagt, ich warte ja nur drauf, ob unsere Hörer was haben. Ich habe ja schon seit einer halben Stunde nichts mehr, aber es kommen ja sehr interessante Fragen. Ja, unser Fußvolk ist gut. Julp, psch, schau Skype. Ja. Später, Rio, später. Ich mache bestimmt nicht, während wir auf Sendung sind, Werbung für eine andere Sendung. Ich mache, wenn wir jetzt abmoderieren, dann Werbung für die andere Sendung. Ja, ja, das hier im Chat kommt der Kritikpunkt, dass dann am Ende die guten Politiker kamen und alles wieder gut wurde in dem Buch. Ich sage ja, das Buch hat mich total genervt. Und das Militär hat dann auch eine sehr positive Rolle gespielt und am Ende wurde alles... Also das Ende fand ich scheiße, das habe ich ja schon gesagt. Das war mir einfach zu weit hergeholt und das hat das Vertrauen, glaube ich, in die falschen Leute gesetzt. Das hat mich auch total gestört, dass man dann bloß ein paar gute Militärs und Politiker braucht und dann passt alles wieder. Das fand ich auch, ja, jetzt habe ich gespoilert. Du musst Spoilertext benutzen. Ja, genau. Jetzt muss ich nicht mehr lesen. Entschuldigung, kommt mir normalerweise mache ich sowas. Ja, der Shit. Aber jetzt habe ich, ja. Jemand fragt, ob ich weiß, ob TweetDeck wieder sicher ist. Ich habe nur gehört, dass irgendeine TweetDeck-Web-App wieder sicher sein soll, aber genau kenne ich mich da nicht aus. Liesel, wie ist es mit dir? Hast du da Ahnung? Ich habe überhaupt keinen Schimmer von Twitter. Also Seren, mein TweetDeck wäre fixed. Wie gesagt, habe ich auch gelesen, aber ich weiß nicht genau, ob alle Versionen oder so. Ich twitter eigentlich immer nur entweder über die Web-App oder halt über iOS-App oder halt über TXT, also SMS. Sagt, ist ich habe mal TweetDeck benutzt, aber das hat mich eigentlich mehr genervt, als das in dem Browser-Tab offen zu haben. Seren sagt, es ist sicher. Okay, ja. Und keine Ahnung. Hat da drüber geschrieben. Aha, ja. Was war denn da kaputt? Das ist auch egal. Oh. Dann kannst du deinen eigenen Podcast, kannst du mit dem Thema anfangen. Was war an TweetDeck kaputt? Nee, das machen wir nicht. Ja, aber du könntest ja schon so einen schönen IT-Sicherheits-Podcast machen. Ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Also zum einen glaube ich nicht, dass die Audience dafür in irgendeiner Form groß genug wäre und zum anderen möchte ich mir einfach die Verpflichtung nicht geben müssen. Also das jetzt irgendwie in periodischen Abständen zu machen, das macht einfach meinen Terminkalender nicht. Das geht nicht. Ja, das kann ich verstehen. Mich nervt das auch schon, dass ich jedes freie Wochenende dann doch wieder podcaste. Aber... Das ist eben so. Ich wurde ja von Rio so schön rekrutiert, sag ich mal. Unregelmäßig? Die Lina Madita und ich, wir wollen ja immer noch irgendwie mal über unseren anderen Podcast quatschen, den wir da machen wollen. Und also die Frau hat ja definitiv was zu sagen. Das ist ja das Nette dran, die kann quatschen und da das passt irgendwie, mit anderen Worten. Lieber mache ich mit ihr so ein... wir reden mal über irgendein Thema, nicht unbedingt IT-spezifisch, als mich jetzt irgendwie hier hinzustellen und den Leuten was vom Pferd, sprich IT-Sicherheit, zu erzählen. Also es gibt genug Podcasts, wo sich irgendwelche Männer hinsetzen und über irgendwelche Technik-Dinge reden. Siehste? Und das Erschreckende daran ist, dass sie das auch noch länger als eine halbe Stunde können und dann manchmal da 2 Stunden hocken. Wow. Also hätte ich auch kein Problem. Es wäre zwar besser, einen Technik-Podcast mit Lina Madita zu haben, aber andere Themen gäbe es da, die wären bestimmt spannender. Zumindest für mich. Und ja, also, Serien, wie heißt das? Ich interessiere mich nur für mich. Weil ich höre mir den Podcast nämlich dann an. Aber wie Annika, also ich habe, also als wir Annika und ich den Contentcast gemacht haben, haben wir uns auch darüber, also da hieß es auch, ja, ihr macht ja jetzt jeden Freitag. Und ich so, nee, machen wir nicht. Aber ich finde, ja, wir sollten denn mal wieder einen machen. So gut ja, wir müssen auch noch einen Termin ausmachen, aber jeden Freitag wäre blöd. Ja, jeden Freitag sage ich ja gar nicht, das geht auch gar nicht, weil ich eigentlich... Er meint aber Rio. Ja, ich werde jetzt aber viele Freitage auch überhaupt nicht da sein. Also von daher geht das gar nicht. Also erstens ist der Wochentag nicht wirklich genial und zweitens jede Woche wäre auch ein bisschen viel. So viele Themen hat man ja gar nicht, wenn man dazu nur recherchieren muss. Aber ich finde, wir sollten definitiv mal wieder einen Contentcast machen. Ja. Der letzte hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. War wirklich gut. Also Kompliment nochmal an euch beiden. War echt gut. Danke. Wir geben dir dann nachher die 2 Cent. Danke, cool. Bitte flattern. Yeah. Schatting. Wobei mir der Chat irgendwann nach der Sendung mal seine Top 5 der Podcast schicken muss. Aber ich glaube, wir sind fertig. Wir sollten jetzt Schluss machen, oder? Im Chat kam gerade die Frage, was von THT, was wir im Contentcast machen. Ja, wir nehmen uns ein Thema vor, was wir dann mit vorab Vorbereitung und mehr in die Tiefe dann besprechen. Letztes Mal hatten wir das Thema Transparenz und Whistleblowing. Und wir haben schon ein paar Ideen für weitere Themen. Also es sind mehr politische Themen als technische, wo wir dann drüber reden könnten. Im Grunde hätte man mir heute auch ein bisschen früher Bescheid gesagt, als ja, ich wusste doch auch erst, dass das dann verschoben wird und dass Rio und Jakel nicht können. Diese Spitze ging auch nicht gegen dich. Das ist ganz lustig. Das ist wirklich schräg. Ich komme dann auch, letzte Woche war das auch, ich kam dann nach Hause, habe dann in Rekordzeit was gegessen, bin an den Rechner gehetzt, bloß um dann festzustellen, dass es überhaupt nicht stattfindet. Sowas ist einfach sehr überflüssig. Also ja. Über die Organisation müssten wir auf jeden Fall, glaube ich, bei MöbMöb noch, ich sag mal, es besteht noch Luft nach oben. Optimierungspotenziale nutzen. Ne? Ja, ganz genau. Naja, der Chat sagt, ich war super, viel früher hätte man mir nicht Bescheid sagen müssen, ich wäre aber definitiv besser vorbereitet gewesen, wenn, ja. Ich sag jetzt Schuss, ich versuche schon Ewigkeit loszuhören. Kann ich? Oh, ich hätte, nicht? Achtung, hier, ein, was Datenbanken angeht, hätte ich noch, aber dann bin ich auch still, weil, aber ist lustig. Ja, dann mach mal. Ja? Also, ich hätte ja eigentlich gestern nach Los Angeles fliegen sollen für 2 Wochen. Und weil ich jetzt podcaste, heißt das ja, ich bin ja hier in Deutschland. Die haben mich nicht reingelassen? Ehrlich gesagt war das die erste Kontrolle, bei der ich nicht in sämtliche Körperöffnungen und so weiter. Also ich weiß nicht, ich habe so spaßhalber getwittert, das muss an meinem langen Haar liegen, das ich jetzt habe oder so. Nee, kein Schimmer. Also das war echt unkompliziert. Ich bin da rein, Ausweis, nichts, nicht gefilzt, gar nichts. Nicht angefasst haben die mich. Fantastisch. Aber trotzdem bist du nicht in Amerika. Ja, das lag, Achtung. Also auf meiner, man kann sich ja, wenn man so fliegt, die Flugtickets beziehungsweise so die Boardingkarten mittlerweile so als Online-Geschichte auf sein Smartphone schicken lassen. So. Kommen diese Buchungs-Apps nicht von Daniel Domscheit-Berg? Er hat sowas in Inside Wikileaks geschrieben. Ach, hat er das? Ja also sollte man jetzt nicht für die Smartphone-App, aber diese Online-Buchungssysteme, da hat er, glaube ich, dran mitgearbeitet. Sollte man dem aufs Maul hauen, dass die auch nicht online aktualisiert werden? Ich glaube, da musst du dich an einer sehr langen Schlange anstellen. Also, gut, kurzum. Aber in dem Fall wäre es dann wenigstens mal verdient, da bin ich mir bei den ganzen Wikileaks-Fanboys nicht so sicher. Aber gut. Also was passiert ist, ist das Folgende. Auf meinem Online-Ticket war schon mal das falsche Gate drauf. Das ist blöd. Da bin ich nämlich erstmal hingedackelt. Dann habe ich gecheckt, dass es eigentlich das falsche Gate ist, bin zu einem anderen Gate gegangen und da war 2 Stunden vor Abflug, dachte mir so, okay, chillst dich ein bisschen hin, hörst ein bisschen Musik und habe dann auch Gott einen guten Mann sein lassen. Und um 9.15 Uhr war eigentlich Boarding und um 9.20 Uhr bin ich mal zu der Dame am Schalter gegangen, habe gefragt, so, wann ist ein Boarding für L.A.? Und sie, hier ist Houston. Und ich gucke so oben auf die Monitore und sehe, scheiße, Houston. Und ich so, wo muss ich denn jetzt hin? Und sie, ja, C14. Und ich so, wo ist das, wo bin ich? Ja, das ist so Luftlinie 1,5 Kilometer auseinander. Und wer den Frankfurter Flughafen kennt, der weiß, das ist halt ein echt riesiger Moloch. Also bin ich dann angefangen, irgendwie da rumzurennen wie ein Bekloppter. Und auf halber Strecke habe ich mich dann in so ein Elektroauto von einer Frau reingesetzt, die da so ab und zu durch die Katakomben vom Frankfurter Flughafen düsen, habe die angebettelt, so, ich muss irgendwie zu C14, können Sie mich da hinfahren? Ja, machen wir. Und die Frau hat sich dann verfahren. Oh, das ist ja wirklich mies. Abflug war um 10, ich war um 3 nach 10 am Gate und ja, Flieger weg, ich in Frankfurt und auf die Frage, wie kann ich denn jetzt und wie komme ich nach L.A., hat dann so die Frau am Ticketschalter von der Lufthansa, wohlgemerkt weitere 40 Fußminuten von meinem Standort entfernt, gesagt, ja, das ist über Ostern ganz schlecht, der früheste Flug wäre Donnerstag. Und da habe ich gesagt, okay, dann verschieben wir den ganz. Ja, jetzt fliege ich in 2 Wochen. Nächster Versuch. Ich werde berichten. Und was willst du da? Das ist ein, wie sagt man so schön, ein Business Trip. Ah, okay. Aha. Oder mir Malibu Beach angucken. Hm? So nennt man das heutzutage. Dann hoffe ich mal, du hast ein dickes Spesenkonto, damit sich der Stress wenigstens lohnt. Ich überlege gerade, habe ich das? Nee, eigentlich gar nicht. Also der Punkt war, ich war komplett ungestresst, weil die Frau auch am Schalter so, hey, sie haben gerade ihren Flug verpasst, sie sind so ruhig. Ich so, naja. Was soll man machen? Was soll ich jetzt machen? Ich kann mir hier irgendwie, wie mein Nachbar da drüben, der ist fast eine Ader geplatzt und der hat dann irgendwas auf Russisch in diesen Schalter reingebrüllt. Klingt auf Russisch bestimmt toll. Wenn man auf Russisch schimpft, klingt super. Das klang, und das war auch nicht freundlich, was er gesagt hat. Das nee, konnte so auszugehen, ja. Das war nicht nett. Also es hatte auch was mit der Mutter der Dame zu tun. Und und was lernen wir da draus? Sich nicht an den falschen Gate zu setzen. Danke. Und ja. Aber jetzt was ich eigentlich mal, worüber ich mal kurz abrenten wollte. Und zwar, ich musste auf dem Weg zum Gate 4-mal meinen Boardingpass auf so ein Lesegerät drauflegen, den die auslesen. So, und jetzt für mich natürlich die Frage, wenn ich das 4-mal mache und da sitzen 4-mal irgendwelche Hohllichter, die mir 4-mal nicht sagen, ey Freund, dein Flug geht beim Flugsteig C ab, du läufst hier bei Z rum, was machst du hier? Das ist nicht erfolgt. Und ich finde, das wäre doch mal so ein Plausibilitätscheck, das wäre super. Weißt du, die haben doch eh alles in ihren Kackdatenbanken. Aber nee, das wird nicht gemacht. So die, wirklich mal eine sinnvolle Anwendung, dass du dich nicht mit deiner Boardingkarte komplett auf dem falschen Flugsteig verirrst. Nö, da, die lassen dich da halt überall rumlaufen und sagen es nicht. Die sagen gar nichts. Krass. Naja, vielleicht müsste man ihnen das nur mal sagen, weil sie auf die Idee noch gar nicht gekommen sind. Manchmal kommen Leute auf die einfachsten Ideen nicht von selbst. Du meinst, wenn ich morgen der Krankenkasse sagen werde, hier, ihr müsst das sicher machen, das ist... Nein, das ist was anderes. Da denke ich mal wirklich, dass sie es einfach totschweigen wollen, weil es keine Priorität hat für die. Wahrscheinlich dass nicht. Dass es ihnen letztendlich egal ist. Aber dass einfach noch keiner auf die Idee gekommen ist, so eine Benachrichtigung in die App zu programmieren, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch schon Software entwickelt, wenn auch nur an der Uni. Und manchmal hat man da wirklich einfach ein Brett vorm Kopf und weiß nicht genau, wie man es macht oder was da rein sollte. Vermutlich passiert das auch Profis. Das sind ja auch keine unfehlbaren Leute. Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, dass Unternehmungen, die halt Datenbanken haben, dass die Datenbanken immer so fragmentiert sind, dass so quasi die linke Datenbank nicht weiß, was in der rechten drin steht und umgekehrt. Gleiches Spiel bei IKEA. Ich kaufe ein, kriege 2-mal eine Abbuchung. Ich habe es aber nur einmal gekauft, wird aber doppelt abgebucht. Lag auch an der Kassiererin. Die hat ja, Kasse geht nicht, brauche Karte neu. Hat Karte neu bekommen. Ich gebe nochmal PIN neu ein und frage aber noch, was ist, wenn jetzt doppelt abgebucht wird? Nein, passiert nicht. Ich sage Bescheid. Na gut. Also kurzum, sie hat nicht Bescheid gesagt. Und doppelte Abfrage oder doppelte Abbuchung auf meinem Konto. So, ich rufe natürlich die Hotline an und die bittet mich, nehmen Sie einen Kassenbeleg und fahren Sie zu IKEA. Da habe ich sie gefragt, gute Frau, 40 Kilometer von hier mache ich natürlich nicht. Ja, dann müssen Sie es uns zufaxen, damit wir sehen können, wie viel da abgebucht wurde. Und da sage ich, hören Sie zu. Sie haben doch eine Rechnungsabteilung. Die dürften doch ziemlich genau wissen, was die bei mir abgebucht haben. Und Sie haben doch eine Kasse. Da sollte doch ziemlich genau drin stehen, was ich da eigentlich rausgetragen habe. Und wenn es nicht darin steht, dann haben Sie doch einen Warenbestand. Weißt du, das sind alles Datenbanken und die sind überhaupt nicht miteinander korreliert. Nicht in keinster Weise. Das ist der Hammer. Und ich muss gestehen, ich bin kein Datenbankentwickler. Aber wenn ich so ein System. Meiner werden sollen. Nee, aber wenn ich so ein System designen würde, dann wird das natürlich irgendwie alles interagieren. Warum auch nicht? Mhm. Dass er die Marktlücke entdeckt. So, okay, jetzt höre ich mal auf, Geschichten zu erzählen. Quatsch, du hast. Na gut, im Falle von einem Datenverlust hast du bei so einer Zentralisierung natürlich ein viel größeres Problem. Nee, ich sagte ja nicht irgendwie, dass es zentralisiert ist, alles in eine Datenbank reinklatschen, aber die sollen halt wenigstens interagieren, auf irgendeine Art. Also einfach so Plausibilitätschecks, weißt du, dass die mir direkt am Telefon, weißt du, wer das kann? Amazon kann das. Und das ist auch der Grund, warum Amazon einfach führend ist in dem, was die machen, weil die schlau sind. Die machen es halt einfach richtig. Also diese doppelte Abbuchungsgeschichte hatte ich schon einmal bei Amazon, Anruf beim Support. 1,5 Minuten später bekam ich die Aussage, unser Problem, wir schicken Ihnen sofort das Geld raus, 24 Stunden später was zurückgebucht. Perfekt, was will ich denn mehr? Hm. Dafür wirst aber du als Amazon sammelt aber auch jede Menge Daten. Nee, ich werde auch mal diese personalisierte Werbung und so. Klar, die haben, glaube ich, deinen Einkauf seit 1850 gespeichert. Das ist richtig, deswegen lebe ich ja quasi in so einer IT-Bubble bei Amazon. Ich kriege immer nur die Produkte, die ich sowieso geil finde. Ja, das finde ich eigentlich auch sehr cool. Die empfehlen mir wirklich Bücher, die ich lesen möchte. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nur es gibt natürlich auch Leute, die sich an sowas sehr stören. Ja, die müssen halt immer hier schön ihre Cookies löschen und über einen anderen Account. Und so, gibt immer nur den Auftrag für 1 dB und nicht für ein großes System. Ich nichts verstehen. Ach so, ja. Datenbankentwickler nicht bezahlt. Ja, stimmt. Als Datenbankentwickler in der Tat nicht, aber ein Datenbankdesigner schon. Das ist was anderes. Wenn ich was designe und wenn ich jemanden Auftrag gebe, das dann umzusetzen, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe, meines Erachtens. Ich habe gerade irgendwelche Visionen von Diagrammen über Datenbanken und von relationalen Datenbanken und davon, die dann in irgendwelche Normalformen bringen zu müssen und so. So, wir hören jetzt auf zu nörden, das ist ja der Porncast. Wir mussten das an der Uni alles machen. Ich habe sogar gerne gemacht. Das Thema ist wirklich interessant. Das ist auch ziemlich kompliziert. Also. Herr Liesel. Lies den Kommi von @derchat. Ich möchte wetten, dass Entwickler solche Vorschläge auch unterbreiten, aber die Umsetzung scheitert am Geld, das dafür nicht ausgegeben werden will. Na, wenn die eingekauft sind, dann ist es Zeit und damit natürlich auch wieder Geld. Das mag sein. Ja. Stimme ich dir sogar zu, ja. Dass das sein könnte. Wobei, wenn das eine Firma ist, könnten die auch selbst auf die Idee kommen, dass sie die Systeme miteinander verbinden. Wenn es unterschiedliche Firmen sind, gibt es dann unterschiedliche Lizenzen, das wird dann teuer oder so, aber ich glaube, die denken nur nicht mit. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an Dienstleister liegt, den man dann irgendwie einkauft. Also wir haben aktuell einen Dienstleister im Haus, das ist so der mit den 3 Buchstaben, der große. Und IBM. Achso. Und der failt einfach auf ganzer Strecke. Es ist unglaublich, was die Leute machen. Also das ist auch so ein Projekt, da geht es um wirklich viel Geld und was da passiert, ist echt eine Hinrichtung. Und offenbar bei der großen Krankenkasse, wie gesagt, ich fand da auch IBM-Accounts drauf. Und da es halt Lotus Notes ist und da werden garantiert Consultants von IBM dran geschraubt haben. Unter anderem auch Inder, weil die Namen erkenne ich schon, ob die jetzt aus Indien kommt. Ja, so. Und jetzt? Nacht. Darf ich endlich Verabschiedungen machen und so? Ja. Ja, ich glaube, wir waren ohnehin schon zu lange dran. Aber ich finde das cool, dass du noch gekommen bist und die Geschichten noch erzählt hast. Genau. Ja, wäre meine Freundin nicht schon eingeschlafen, hätte ich das auch nicht getan. Besser nichts zu. Nein, nee, wir grinsen in uns hinein. Ach, warum nicht? Dann danke ich euch beiden für die Vertretung der Datensuppe. Der Jackal hat ja aufs Kiefer bekommen. Das erzähle ich jetzt einfach mal so rum. Irgendwer wird mir das schon glauben, wobei mich jetzt gerade einer anschreibt und sagt, ich bin gemein. Jackal, okay, du hast eine Kieferentzündung. Jule ist gemein, wer hat sich denn geprügelt? Genau. Also, Jackal hat eine Kieferentzündung. Liesel, du hast ihn sehr gut vertreten. Die Annika war heute Rio. Ey, das ist eigentlich für ein Gerücht, ich habe recherchiert. Wobei du klangst zeitweise wie er. Wie für? Wenn dein Mikro geknistert hat, da hörst du dich männlich an. Okay. Auf jeden Fall, also ich bedanke mich bei euch für die Vertretung. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich beim Chat. Hat Spaß gemacht. Nachdem ja, waren noch sehr interessante Fragen und Kommentare heute. Ja. Ach, das und darfst du nicht so ernst nehmen. Das sind halt Trolle ohne Freunde. Ja, ich kenne die doch. Ich bin doch meistens dabei. Und ich troll doch meistens mit. Und nächste Woche müssten wieder die beiden Jungs mit dir ran. Ja. Dann werden wir hoffentlich auch wieder interessante Themen haben. Mal schauen, was wir machen. Gut, dann Dankeschön. Willst du auch nochmal Tschüss sagen? Liesel? Danke. War wie immer super. Nee, hat Spaß gemacht. Ich finde das immer eigentlich echt nett mit euch. Und einen schönen Abend wünsche ich. Ja, gut. Euch auch allen. Und tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Right. So now that you know the elements of a good cheer, let's hear one.